Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir sind bereits in der Folge 26. Heute ist Sonntag, der 10. März 2019. Mein Name ist Sascha Gottschalk. Ich sitze hier in meinem kleinen Podcast-Studio in Pinneberg. Mache natürlich diesen Podcast nicht alleine, sondern an der anderen Seite der Leitung sitzt mein geschätzter Kollege Dennis Kranz in Rostock. Hallo Dennis. Hallo Sascha, aber nicht auf der anderen Seite der Welt. Also so weit sind wir noch nicht voneinander entfernt. Gott sei Dank nicht. Und wir haben heute auch einen, vielleicht hört das ein bisschen im Hintergrund, wir haben auch einen Gast. Hallo Julian. Guten Tag. Hallo. Julian ist was Besonderes, wollte ich schon sagen, aber Julian ist ein Blogger, der bei den Vivi-Blogs Artikel mitschreibt und mit ihm werden wir heute die Podcast-Folge machen. Ja. Richtig. Ja, Julian, stell dich noch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du denn überhaupt bei den Vivi-Bloggern? Ja, also mein Name ist Julian und ich bin jetzt seit Oktober 2018, also noch ganz frisch dabei bei Vivi-Blogs. Und ich bin einer derjenigen, die eben die haufenweise Artikel, die am Tag bei Vivi-Blogs hochgeladen wird, schreiben. Genau. Und das ist auch meine Hauptaufgabe. Okay. Und wie lange bist du denn schon ESC-Fan? Wie lange schaust du den ESC denn schon? Ah, den ESC habe ich tatsächlich, jetzt kommt nicht diese Standardantwort seit 2010 zum ersten Mal geschaut, sondern seit 2006 gucke ich ihn tatsächlich. Da habe ich zum ersten Mal zugeschaut und so regelmäßig dann aber tatsächlich schon seit 2010 natürlich, weil es war natürlich ein sehr aufregendes Jahr für uns. Ab 2015 habe ich dann noch mit den Halbfinals angefangen, die zu schauen und seit 2016 dann auch alle Vorentscheide und Events und generell, was da alles dann noch so neben dem ESC stattfindet. Okay, was war denn bisher dein Highlight bei einem ESC? Was hat dich besonders beeindruckt? Ich muss sagen, dass ich tatsächlich aus deutscher Sicht nicht 2010, sondern 2018 mit Michael Schulte eigentlich so mein Highlight bisher hatte. Okay. Weil klar, 2010 war natürlich der große Sieg und das war natürlich ganz aufregend. Ich fand allerdings den Moment mit Michael Schulte, als wir dann die ganzen Punkte bekommen haben, tatsächlich viel aufregender, weil ich da ja schon viel mehr in der Materie drin war, zum einen. Und zum anderen, weil es halt auch einfach ein super schöner Auftritt war und ich einfach gar nicht einschätzen konnte, wie Michael Schulte im Ausland bei uns ankommt. Deswegen war tatsächlich für mich Michael Schulte der Auftritt und dann eben entsprechend auch die Punktevergabe mein größtes Highlight bisher. Okay. Hast du denn schon einen Lieblingssong oder hast du einen Lieblingssong vom ESC bisher gehabt oder hast du einen? Ja, also tatsächlich ist, man muss aber das Gesamtpaket betrachten, Taken by a Stranger tatsächlich immer noch mein Lieblingssong bzw. Lieblingsauftritt, weil ich der Meinung bin, dass davor und danach nie wieder etwas Vergleichbares kam. Nicht unbedingt für den Sieg, hätte mich natürlich gefreut, aber ich finde einfach, dass es etwas so Einzigartiges ist, was ich... Das weiß ich nicht, das ist einfach wirklich mein absoluter Lieblingssong. Ich fand tatsächlich aber auch Bones von Bulgarien letztes Jahr ziemlich cool, auch wenn der Auftritt da tatsächlich dann doch leider nicht so Bombe war, wie alle gehofft hatten. Dann kommen wir mal zu den Vivi-Blogs generell. Wie kamst du eigentlich dann dort überhaupt hin? Oder wie bist du dazu gekommen, dort mitzumachen? Ich wollte mich tatsächlich schon seit knapp 2 Jahren da bewerben. Also ich sag mal, als erstes auf Vivi-Blogs gestoßen bin ich durch YouTube, so wie die meisten anderen eigentlich auch. Durch irgendein Reaction-Video von William und Deben war das, glaube ich. Okay. Anfangs war ich gar nicht mal, also nach dem ersten Video war ich gar nicht mal so krass begeistert jetzt, muss ich gestehen. Weil ich einfach in dem Moment nicht mit dieser Individualität gerechnet habe, sage ich jetzt einfach mal, weil wenn William und Devin auf etwas reagieren, dann tun sie es meistens sehr gefühlvoll in irgendeiner Art und Weise. Und sehr spontan auch, oder? Und sehr spontan, das auf jeden Fall. Aber tatsächlich, weiß ich nicht, ich kam dann irgendwann wieder zu einem YouTube-Video und dann hat es mir tatsächlich immer besser gefallen. Und dann habe ich halt irgendwann auch gesehen, dass man sich da theoretisch auch halt bewerben kann. Und dass es halt natürlich nicht nur die YouTube-Videos gibt, sondern vor allem eben auch die Plattform Vivi-Blogs, was ja im Endeffekt eigentlich schon so das Herzstück ist. Und dann wollte ich mich, wie gesagt, seit 2 Jahren schon ungefähr bewerben. Ist allerdings teilweise daran, also bei mir persönlich daran gescheitert, weil man mit der Bewerbung halt auch schon mal einen Beispielartikel mitschicken muss, damit die schon mal wissen, wie ist der Stil, wie schreibt man, wie sieht das Englisch aus, auch wenn das Englisch jetzt kein großes Kriterium ist, ob man jetzt da angenommen wird oder nicht. Aber an diesem Artikel ist es halt sehr lange gescheitert, weil ich einfach nicht wusste, worüber kann ich denn schreiben, was jetzt so besonders ist, weil ich sag mal, die richtig guten News, die haben die natürlich schon längst abgedeckt. Die decken die eine Minute später ab, nachdem diese News online gekommen ist irgendwo. Das ist ziemlich krass. Ja, jedenfalls, ziemlich heftig, ja. Habe ich mich dann dazu entschieden, letztes Jahr dann über Drangsal zu schreiben, über das Theater, was es da gab. Wie man das jetzt findet, ist jetzt mal dahingestellt. Aber genau, dann habe ich tatsächlich über Drangsal dann geschrieben und so bin ich dann auch endlich dann Gott sei Dank reingerutscht. Okay. Was sind denn deine Aufgaben bei den Viviblogs? Was musst du denn genau machen? Das ist bei mir so wie bei den meisten anderen eigentlich auch. Sobald es irgendwas aus irgendeinem Land gibt, was irgendwie, wo man irgendwie halbwegs denkt, oh, darüber könnte man schreiben, das könnte wichtig sein. Das schickt man dann quasi in eine private Facebook-Gruppe, die wir haben. Okay. Und da wird dann mehr oder weniger entschieden, ob man darüber schreiben kann oder nicht. Also ob das genug Inhalt ist, um darüber zu schreiben. Mhm. Und je nachdem, dann gibt es dann so ein paar Schritte quasi. Und dann schreibt man den Artikel. Dann wird er nochmal drüber gelesen und dann wird er im Normalfall veröffentlicht. Und das ist eigentlich bei so gut wie allen Leuten gleich. Klar, bei William beispielsweise, dadurch, dass er ja der Haupterfinder, sage ich jetzt mal, ist von Viviblogs, hat er natürlich nochmal ein paar andere Aufgaben. Gerade ja auch jetzt in letzter Zeit, in den letzten 2 Jahren, ist es ja auch viel mit seinen Vorentscheiden geworden, wo der eingeladen wird. Aber ansonsten ist eigentlich die Aufgabe von uns allen einfach, News in die Gruppe zu schicken und dann entweder darüber zu schreiben oder andere darüber schreiben zu lassen. Okay. Wie viele seid ihr denn etwa? Das ist ja nie wirklich zählbar. Also man liest zwar sehr, sehr viele Namen, teilweise auch der Teamleiter auch, aber wie viele seid ihr denn ungefähr dort im Team und wie viele Deutsche vor allem, weil ich kenne nicht viele, außer jetzt dich jetzt, die dort als Deutscher bzw. als deutschsprachige Person mitmachen. Ja, also in der Facebook-Gruppe sind wir tatsächlich aktuell 74 Mitglieder. Boah, das ist weitaus mehr, als viele denken. Man kann jetzt auch gar nicht sagen, wer aktiv ist und wer nicht, weil das einfach, also ich sag mal, ich selbst bekomme als Teil der Gruppe auch oft nicht mit, wenn Leute in die Gruppe schreiben, weil es einfach so viel ist an News, was einfach in diese Gruppe geschickt wird. Ja. Und dementsprechend ich würde jetzt nicht sagen, dass alle 74 Mitglieder auch wirklich aktiv sind, aber ich könnte jetzt nicht sagen, ob das 20 sind oder ob das 40 sind, die jetzt dann doch tatsächlich aktiv Artikel schreiben. Also das ist wirklich sehr unterschiedlich. Und von den Deutschen bin ich der 5. quasi. Mhm. Okay. Nicht der Neueste, aber eben der Fünfte. Die Hauptnews von den Deutschen vom deutschen Vorentscheid etc. wurde ja meistens von dem Florian gemacht. Den kennt vielleicht den einen oder anderen. Seitdem ich da jetzt drin bin und neben mir ist auch noch tatsächlich ein Freund von mir, der mittlerweile jetzt auch da ist, nach mir noch gekommen ist, hat Florian sich, aber also jetzt ohne, dass wir das abgesprochen haben, aber aktuell bezieht Florian sich wesentlich mehr auf internationale Sachen, während ich aktuell viele deutsche Sachen abgedeckt habe. Genau. Okay, ich kenne ja nur noch Patrick zum Beispiel, der war bei uns bei der Sendung, die wir lange Zeit hatten, Tonvision, wo wir die Musik vom ESC vorgestellt haben, von jedem Jahrgang, und da war er ein paar Mal dabei. Das war der Einzige, den ich bisher vorher überhaupt kannte. Und der kam aus Österreich, wohnt jetzt aber in Malta, so viel ich weiß, und hat lange Zeit bei uns mitgemacht. Seid ihr denn für verschiedene Themengebiete zuständig? Das hast du ja eigentlich schon ein bisschen beantwortet, aber habt ihr euch so Gruppen gesetzt, wer was für was zuständig ist? Nee, also ich glaube, da kann ich so einen kleinen Mythos aufdecken, dass Viviblogs definitiv nicht so organisiert ist, wie viele sich das vielleicht denken. Nee, also an sich ist jeder für alles zuständig, sage ich jetzt mal. Also klar, man bekommt natürlich aus dem eigenen Land besonders viel mit. Mehr als andere wahrscheinlich, aber wer dann im Endeffekt über welches Thema schreibt, ist komplett offen. die einzige oder das einzige, was wir haben, wenn neue Musik von alten Kandidaten beispielsweise veröffentlicht wird oder sowas, dann schicken wir das einer bestimmten Person. Das ist quasi unser Music Director mehr oder weniger. Der regelt das dann quasi, aber an sich schreiben kann trotzdem jeder darüber. Ah, okay. Genau. Hast du denn schon was extra was Besonderes erlebt durch die Blogs, in einer Aktivität oder ähnliches, die du durch das Schreiben oder durch die ganze Berichterstattung schon mal erfahren hast? Tatsächlich nicht. Also ich sag mal, dadurch, dass ich ja erst ab Oktober quasi bei ViviBlogs bin, es ist keine lange Zeit, wenn man jetzt mal mit anderen vergleicht, die schon seit 5 Jahren dabei sind. Deswegen würde ich tatsächlich diesen Podcast hier mittlerweile als das Besonderste aktuell ansehen. Okay. Das ja, klingt tatsächlich. Gut. Okay. Genau. Mit wem würdest du denn gerne mal ein Interview führen? Gibt es da irgendeine ESC-Person, mit der du gerne mal unbedingt sprechen würdest? Finde ich eine ganz schwierige Frage. Also es gibt ganz viele Leute, mit denen ich natürlich gerne Interviews führen würde, beispielsweise Netta, ganz frisch aus letztem Jahr oder sowas. Aber auch vom deutschen Vorentscheid, beispielsweise Makeda, das ist für mich eigentlich so die sympathischste vom ganzen Vorentscheid gewesen. Das ist auch, also ihr folge ich halt beispielsweise bei Instagram und sie hat ja auch tausende Livestreams gemacht und ja, so weiter. Stimmt, und sie finde ich gesehen. Sie finde ich wirklich sehr, sehr sympathisch und ich kann mir vorstellen, dass es mit ihr bestimmt mega viel Spaß macht, ein gutes Interview zu führen. Deswegen würde ich mich auf Makeda jetzt quasi beschränken. Okay, was sind denn dann deine Wünsche für eine zukünftige Berichterstattung? Was würdest du gerne mal ausprobieren? Also was würdest du gerne mal machen wollen so? Da muss ich gestehen, bin ich mir gar nicht so sicher, wie ich darauf antworten soll. Okay. Ich finde, das ist eine schwierige Frage. Weil an sich, also ich hab da ehrlich gesagt einfach noch nie so richtig drüber nachgedacht, was die zukünftige, wie die zukünftige Berichterstattung aussehen kann oder aussehen sollte. Ich finde von der Berichterstattung so, wie es aktuell ist, mit den ganzen Journalismusseiten, finde ich es eigentlich schon gut. Das Einzige, was ich mir beispielsweise jetzt in Deutschland wünschen würde, jetzt mal abgesehen von den Hobbyjournalisten, ist halt, dass nicht immer so negativ über den ESC berichtet wird. Ja, okay. Egal, ob das jetzt der Vorentscheid ist oder der ESC generell. Ich sag mal, es gibt ja immer noch den sehr weit verbreiteten Mythos, dass der ESC hauptsächlich was für ältere Menschen ist und ob es den denn immer noch gibt und das, ja, dass man da nicht aufklärt, dass der ESC eigentlich jedes Jahr wächst und eigentlich immer moderner wird, statt immer altmodischer. Ja, das ist der Mythos, genau, der Mythos zum Beispiel, den es ja immer noch gibt, ist, dass sich Osteuropa immer sehr gegenseitig die Punkte gegenseitig verschieben, das natürlich auch Quatsch ist. Genau, das kenne ich auch. Genau. Wir kommen mal kurz zum deutschen Vorentscheid. Du hast den ja auch gesehen, denke ich mal. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und wie fandest du den denn selbst, den Vorentscheid? Den Vorentscheid insgesamt fand ich eine ziemlich gute Show. Ich fand die Bühne sehr schön, ich fand sie sehr schlicht, aber ich fand die, also, ja, weiß ich nicht, die hat mir einfach vom ersten Anblick her gefallen und vor allem wesentlich besser als letztes Jahr. Von der Show her waren es mir zu viele Interval-Acts, muss ich sagen. Oh ja, definitiv, also Also, ich hatte irgendwann das Gefühl, es geht absolut nicht mehr um die deutschen Kandidaten, weil es genauso viele Interval-Acts gibt, so ungefähr. das hätte man auf jeden Fall minimieren können. Ich fand die Moderation eigentlich soweit ziemlich gut und auch unterhaltsam. Barbara Schöneberger, da gibt es im Endeffekt nur die, die sie lieben und die, die sie gar nicht abkönnen. Ich glaube, was dazwischen gibt es nicht. Das stimmt, ja. Aber ich fand, die Show an sich war sehr, sehr gelungen, würde ich sagen. Okay, dann kommen wir mal kurz zu Tel Aviv. Was erwartest du denn für eine Show in Tel Aviv, in Israel? Das würde mich mal interessieren. Ich erwarte eine riesige Show. Also ich sag mal, Israel hat ja in den letzten Jahren schon wirklich versucht, den ESC zu gewinnen. Seit 2015 fand ich beispielsweise super Golden Boy. Ich erwarte eine riesige Show. Ich glaube, das war vor 2-3 Monaten oder was, wo ich glaube, Florian Wieder getwittert hatte von wegen, dass es ein Opening geben wird, das es beim ESC bisher noch nicht gab. Bin mir nicht sicher, ob das Wieder war oder ob das jemand anderes war. Aber dementsprechend erwarte ich jetzt natürlich auch einiges von der Opening-Show. Aber generell auch die Bühne finde ich super schön, was man bisher davon sieht. Genauso wie den Green Room, der ja nebenan direkt ist, den finde ich auch mega schön. Und wie die Show dann wird entscheiden oder ist ja auch dadurch dann quasi spannend, wie die Stagings von den einzelnen Kandidaten werden. Mhm. Die Bühne wird ja generell auch dadurch interessant, dass sie so beweglich sein soll. Das okay. kann ich mir noch nicht so richtig vorstellen, wie das dann in Action aussieht. Aber die Bühne soll, soweit ich weiß, vom Konzept her quasi bei jedem etwas individuell aussehen. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob das wirklich klappt. Aber ich erwarte auf jeden Fall sehr viel. Naja, die Bühnen von Florian Wieber sind ja ziemlich gut, aber die hatten wir ja auch jetzt öfters. Von daher bin ich gespannt, was er da baut. Hast du denn einen... Wenn ich ganz kurz dazwischen werfen darf. Hm? Ich weiß nicht, ob das jemandem aufgefallen ist, aber das ist tatsächlich die erste Bühne von Wieder beim Eurovision Song Contest, die nicht rund, sondern eckig ist. Das stimmt. Deswegen bin ich da auch nochmal sehr gespannt, so, weil Wieder sich ja anscheinend jetzt sehr neu ausprobiert, was den ESC angeht. Und ja. Hast du denn schon einen Favoriten dieses Jahr? Gibt es einen Song, wo du sagst, der könnte es eventuell sein? Ja, das Problem ist, dadurch, dass ja einige Songs schon jetzt seit 2 Monaten oder was bekannt sind, habe ich die teilweise schon ein bisschen tot gehört. Trotzdem denke ich, dass Italien eine große Chance haben wird, genauso wie Zypern, wobei ich mir bei Zypern absolut nicht sicher bin, ob das Fuego toppen kann. Glaube ich tatsächlich aktuell nicht, aber ja. Ansonsten finde ich, dass Schweiz sehr stark dabei ist dieses Jahr. Da bin ich sehr auf die auf das Staging gespannt, weil Luca Henny ja schon in einem Interview bei Viviblogs gesagt hat, dass es auch eine Tanzchoreografie geben wird. Okay. Und ich glaube auch, dass er selbst mittanzen wird, da bin ich mir nicht ganz sicher gerade. Ja, wie beim Video vielleicht, mal gucken. Ja, das würde ich mir wünschen. Ich finde, das ist ein sehr gelungenes Video. Genau, diese drei, finde ich, haben dieses Jahr bisher eine große Chance. Russland eventuell. Gefällt vielen dadurch aber nicht, dass sie einfach zu hohe Erwartungen auch hatten wegen 2016. Aber ich denke, Russland wird auch sehr oben dabei sein nach dem Missgeschick von letztem Jahr. Ja, Sascha. Bist du denn noch da, Sascha? Ich hoffe ja, doch ich sehr. Bin noch da. Ja. Genau. Hast du denn noch Fragen an Julian? Gibt es noch etwas, was du gerne mal so angeknüpft an die, wie hältst du denn sozusagen dann deine journalistische Objektivität irgendwie frisch, dass du dir die Songs nicht so überhörst. Also ich merke das eigentlich auch immer so jedes Jahr, dass ich manchmal so denke, na, möglichst spät anfangen, die Playlist so dauerhaft durchzuhören, denn sonst hört man sich ja wirklich doch den schlechtesten Song irgendwie schön. Und wie hältst du das, wie hältst du das irgendwie frisch? Da habe ich tatsächlich gar nicht so ein, wie heißt es? Habe ich nicht ein Rezept? Ein Rezept, dankeschön. Habe ich gar nicht so ein Rezept, was ihr vielleicht hofft, von mir zu hören. An sich bin ich, auch wenn ich die dir schon tot gehört habe, bin ich tatsächlich relativ gut darin, die Songs trotzdem objektiv bewerten zu können. Also ich sag mal, ich habe Italien, war lange Zeit jetzt, wie gesagt, auch mein Favorit. Will ich nicht wissen, wie oft ich das jetzt schon gehört habe in der Zeit, aber trotzdem, obwohl ich es an sich von mir aus nicht mehr hören kann, bin ich sehr gespannt auf das Dating und auf den Auftritt und freue ich mich halt trotzdem darauf. Und ich sag mal, ich kann die da toteln, wie ich will, aber an sich beim ESC ist es einfach auch nochmal was komplett anderes dann. Also ich sag mal, an dem Abend selbst gibt es eigentlich wenig Lieder, die ich dann nicht mehr hören will, einfach wegen dem ganzen Hype an dem Abend selbst. Und ja. Okay. Ja, noch vielleicht nochmal zurück zum deutschen Vorentscheid. Ich hatte da gelesen, ja. du hattest ja so einen Artikel geschrieben über diese Verschwörungstheorie, dass Sister vom NDR so in eine bevorzugte Position gebracht wurde. Du hast das irgendwie auch ganz schön so, die einen sagen so, die anderen so. Da habe ich mich so dann gefragt, wie ist denn so deine Meinung dazu? Glaubst du, dass der NDR da irgendwie diesen Complete Act so ein bisschen bevorzugt hat? Oder sagst du, das ist Quatsch und das ist jetzt irgendwie ein Gerede, was irgendwie aus der ESC-Bubble irgendwie kommt? Beides, tatsächlich. Also ich sag mal, dass es bevorzugt wurde, ist meiner Meinung nach dadurch relativ offensichtlich einfach durch die Startplatzierung. Ich sag mal, Ich habe nichts dagegen, wenn Sisters als siebtes auftritt, aber dadurch, dass Thomas Schreiber bzw. der NDR oder wer auch immer diese Startreihenfolge plant, die müssen eigentlich, oder irgendjemand davon muss mitbekommen haben, dass Ellie Ryan die große Favoritin war. Und niemand, ich sag jetzt mal, wenn jetzt so ein Christa Björkmann vom Melodiefestivalen das mitbekommen würde, dass diese Ellie Ryan aus seiner Show jetzt der Favorit wäre, niemand würde sie dann an die zweite und somit schlechteste Position stellen. Ich verstehe Leute, die sagen, bei sieben Acts muss man trotzdem herausstechen können und da sollte man sich an alle Lieder erinnern. Verstehe ich. Trotzdem muss man dazu sagen, dass die Einführungen zwischen den Songs oder vor den Songs schon sehr lange waren. Und ich sag mal, ich persönlich hatte tatsächlich dann auch die letzten drei Acts schon mehr in Erinnerung als die ersten vier. So, das muss ich schon dazu sagen. Deswegen, wie gesagt, ich denke schon, dass Thomas Schreiber oder wer auch immer Sisters mit Absicht als letztes hingestellt hat. Ein ganz lustiger Moment war beispielsweise bei der Pressekonferenz nach dem deutschen Vorentscheid, wo irgendein Journalist, ich weiß nicht mehr wer, Thomas Schreiber gesagt bzw. gefragt hat von wegen, dass selbst wenn Makeda von der International Jury 12 Punkte bekommen hätte statt Sister, dass Sister ja trotzdem gewonnen hätte, wie das im Sinne der Jury sein kann. Und da hatte Thomas Schreiber gesagt, von wegen, er hatte angesetzt zu antworten und dann nach einer Sekunde gesagt, also das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden, können wir nachher nochmal drüber reden. Da frage ich mich, wenn man doch etwas akustisch nicht versteht, dann fragt man nochmal nach und dann sagt man nicht, da können wir am Ende nochmal drüber reden. Das fand ich schon sehr suspekt, muss ich ganz ehrlich sagen. Da kann ich mir vorstellen, da muss irgendwas bei Thomas Schreiber gewesen sein, irgendeine Alarmglocke, die dem gesagt hat, er redet jetzt nicht weiter darüber. Ich finde es allerdings ein bisschen schwachsinnig zu sagen, dass das Televote manipuliert worden ist. Weil ich sag mal, ich kann es mir einfach, also das kann ich mir nicht vorstellen, dann hätte der NDR das in den letzten Jahren wahrscheinlich auch gemacht, wie er will. So, dann hätten die auch intern bestimmen können, wer gewinnt oder wer zum ESC fährt. Deswegen, ich denke nicht, dass das Televote manipuliert wurde. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass bei der International Jury schon was gefuscht wurde durch den Strate von Revolverheld, der ja der The Voice Coach von einer der beiden Sisters ist. Und gewesen ist, genau. Gewesen ist, ja. Und durch einen anderen, der von Lauritas Schwester, der Lauritas Schwester unter Vertrag hat, der war auch in der International Jury. Das finde ich Österreich halt auch ein bisschen. Der, ne? Ich glaube aus Österreich, ich bin mir nicht sicher, genau. Ich glaube ja. Ja, aus Österreich. Das sind so zwei Kandidaten, wo ich mir so denke, die hättet ihr gerne austauschen können gegen Leute, die offensichtlich neutraler bewerten können. So, das fand ich schon sehr suspekt, muss ich gestehen. Ja, das war genau. So ein bisschen, das war schon so ein bisschen hingedreht und ich hatte diese Pressekonferenz auch über einen Stream irgendwie und es war auch eine ganz eigenartige, ich weiß jetzt gar nicht, warst du richtig vor Ort oder hast du das dann auch im Fernsehen oder Stream dann irgendwie verfolgt? Vor Ort war ich leider nicht. Also ich wurde von William von Bibiblogs auch gefragt, wie die anderen deutschen Bibiblogger auch, ob ich dahin fahre. Konnte natürlich von den Kosten her nicht gedeckt werden. Ja. Aber daran ist es dann bei mir tatsächlich auch gescheitert, dass ich leider nicht nach Berlin fahren konnte. Dementsprechend habe ich dann alles im Fernsehen verfolgt quasi. Und da war ja schon irgendwie eine ganz eigenartige Stimmung. Also ich fand irgendwie auch so ein bisschen unglücklich, da stellt man dann irgendwie eine ganz große Show hin und kriegt irgendwie nicht mal auf die Reihe, irgendwie eine ordentliche Pressekonferenz irgendwie halt abzuhalten. Also von der schreibenden Zunft sind, glaube ich, auch gar nicht so gut irgendwie vorne an den Bühnenrand gekommen, weil halt dann auch die ganzen Fotografen irgendwie davor standen. Weiß man auch nicht so ganz, war das so ein bisschen auch gewollt oder so. Und ich habe das irgendwie auch so wahrgenommen, also an dem Abend habe ich eher so gedacht, das ist jetzt irgendwie eher wie so ein Unfall, weil man hat ja irgendwie die anderen sechs durch so ein Songwriting-Camp geschoben und die kamen jetzt halt dazu und im Grunde genommen war das Songwriting-Camp damit irgendwie eigentlich völlig umsonst gewesen und so hat man sich das beim NDR nicht vorgestellt, aber irgendwie so im Nachhinein ploppen natürlich so einige Sachen da irgendwie halt noch hoch. Also die Bild-Zeitung ist da ja auch immer gerne vorne an. Ja. Mich hat eigentlich gewundert, dass in diesem Jahr von der Bild-Zeitung Zeitung gar nicht so irgendwie Plagiatsvorwürfe irgendwie kamen. Aber es, also Gräber. Ich würde mal auch sagen, das ist halt, es hat irgendwie ein Geschmäckle, ne? Es ist irgendwie ein bisschen seltsam, ja. Ne? Ja, es ist schon wirklich sehr komisch und vor allem habe ich auch schon von anderen gehört, dass, also die vor Ort waren, dass die Stimmung, nachdem Sisters gewonnen hat, auch einfach ziemlich kühl war. Und man hat im Fernsehen bzw. im Livestream ja auch gehört, dass auch Buhrufe tatsächlich da waren. Und das, also ich finde das schon, da ist irgendwas, was auch immer es ist, aber irgendwas ist da gelaufen, was irgendwie faul war. Niemand wird sagen können, was es ist. Es wird auch wahrscheinlich niemals herauskommen, ob es so ist oder nicht. Aber irgendwas, also ich weiß nicht, ich habe auch da so ein sehr mulmiges Gefühl gehabt, als ich das alles verfolgt habe. Da muss irgendwas gelaufen sein hinter der Kamera. Ich weiß aber nicht, was es ist. Vielleicht kann ich ja nochmal eingreifen. Es gab ja, was mich ein bisschen gewundert hat, als Barbara Schöneberger mit den Zweien ein Interview nach dem Auftritt gemacht hat, wurden dann nochmal vom Auftritt, von der Umarmung bewusst Bilder gezeigt, was bei den anderen Auftritten irgendwie nicht so war, dass da nochmal so Auftrittsdinger gezeigt wurden. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Ich so, was ist das denn jetzt? Warum zeigen die da jetzt extra Bilder nochmal vor dem Auftritt, die bei dem anderen gar nicht gezeigt worden sind? Auch da hätte der NDR sagen können, oh, was machen wir da eigentlich so? Sehr komisch. Mal hinterfragen können, ne? Also, das ist ja auch nicht passiert. Vor allem, wenn man auch nochmal jetzt zur Startreihenfolge zurückdenkt, jetzt ob Ellie Ryan jetzt der Favorit war oder nicht, das ist jetzt gerade erstmal egal. Aber ich sag mal, welche Show beginnt denn mit einer Ballade? Also jetzt mal im Ernst. Also das finde ich schon wirklich fragwürdig. So, dann hätte man zumindest Ellie Ryan oder von mir aus Bibi Thomas oder Linus Bruhn an erste Stelle setzen müssen. Aber mit einer Ballade anzufangen, das finde ich auch schon sehr fragwürdig. Also das war für Gregor ja auch ein bisschen doof, fand ich. Ja, definitiv. Das war definitiv auch dieser, man hat es auch gemerkt. Der hat auch nicht so gesungen, wie er eigentlich singen kann. Das war ja auch, er kann das ist ja eigentlich auch super singen, ja. Ja, richtig, richtig. Und er ist auch ein super mega sympathischer Typ. Und der wurde so, und der war auch der einzige, einer der wenigen, der in den Pausen, beziehungsweise in diesen ganzen Intervall-Acts oder den ganzen Auftritten mitgefiebert hat mit seinen anderen Mitkonkurrenten, extrem mitgefiebert hat. Das hat man auch gesehen und auch geklatscht hat und so weiter. Also das haben nicht alle gemacht. Ja. Er war einer der wenigen, die das gemacht hat. Das gemacht hat, ne? Und alle umarmt hat und so. Also das ist schon ein bisschen schade für den guten Gregor. Ich hoffe, dass er wiederkommt. Das hatten wir in der letzten Folge ja schon gesagt. Ich würde mir wünschen, komm bitte irgendwann nochmal wieder. Bitte. Dasselbe denke ich allerdings bei Ellie Ryan auch. Also ich sag mal, Ellie Ryan war halt auch meine Favoritin. Ich habe auch die Leute verstanden, die Lily immer in Clouds als Favoriten hat. Das war auch, waren sehr viele, auch die sie ja am meisten mochten. Sie war ja auch im Televote Zweite, glaube ich. Aber ich sag mal an sich, beziehungsweise fand ich auch, dass Lily das beste Gesamtpaket an dem Abend hatte. Ich fand, das meiste Potenzial hatte weiterhin Ellie, aber ja, es ist halt jetzt auch leider, wie es ist. Und wie gesagt, es wird halt auch im Normalfall nie rauskommen, ob oder was da schiefgelaufen ist. So, deswegen müssen wir jetzt halt damit leben, dass wir wahrscheinlich eher einen der hinteren Plätze belegen dieses Jahr. Und bei irgendeinem anderen Land mitfiebern. Ist halt einfach leider so. Ja, es so ist so. Das möglich. Ja, manchmal ist das so, das stimmt. Ich meine, ist es auch sehr schwer. Wir sind es ja auch von den letzten Jahren bis auf letztes Jahr mehr oder weniger gewohnt, sage ich mal. Ja, es war eigentlich so ein bisschen schade, dass sich das ja eingestellt hat mit den Top Ten und dann sind wir Vierter geworden und da hatte ich schon so ein bisschen den Eindruck, das ist eigentlich jetzt schade, dass wir nicht Platz 11 wurden, dass dann der NDR meint, oh ja, jetzt müssen wir uns nochmal ein bisschen anstrengen. Das stimmt. Jetzt sind sie irgendwie so ein bisschen mit dicken Eiern nach vorne gegangen und haben gesagt so, ah ja, wir sind die Allergrößten und jetzt sind wir nur noch irgendwie in der Top 5 irgendwie da vorne dabei. Ja, ja. Und ja. Ich glaube, das ist halt ja jedes Jahr irgendwie so ein bisschen, mich hat eben, wie gesagt, doch ein bisschen gewundert, warum man eigentlich diesen guten Ablauf irgendwie plötzlich damit unterbricht, dass man da so Complete Acts da irgendwie reinnimmt. Denn dann kann man ja auch wieder einen Vorentscheid der alten Schule machen, wie wir es früher gemacht haben, dass da irgendwelche Plattenlabels dann zwei, drei Künstler jeweils schicken und dann machen wir daraus einen Vorentscheid und das sind dann lauter Complete Acts. Das war so ein bisschen, weil das war so ein bisschen auch der Effekt der Clubkonzerte, wo dann immer die Gewinner des Clubkonzerts letztendlich dann gewonnen haben. Das hat sich mir dann auch immer nicht so erschlossen, ne? Ja, vor allem, was ich halt sehr schade fand, ich finde halt, dass wir seit Jahren den besten deutschen Vorentscheid einfach haben. Ich fand die Qualität so unglaublich gut dieses Jahr. Klar, man hätte noch vieles verbessern können während der Show und von den Acts natürlich. Aber wir hatten meiner Meinung nach so gute Lieder jetzt dieses Jahr dabei im Vorentscheid. Und an sich haben die ja auch am ganzen Prozess, haben die ja auch wesentlich früher angefangen, weil sie sich sagen wollten, sie wollen sich mehr Zeit nehmen. Auch das Songwriting-Camp wurde ja weiter ausgedehnt, von 3 auf 5 Tage beispielsweise. Und deswegen verstehe ich halt auch einfach nicht, warum die sich das quasi jetzt selbst so zerstört haben, indem sie dann noch so ein Complete-Act da mit reingenommen haben. Ja, keine Ahnung. Ja, ja, das ist das habe ich eigentlich auch so gedacht, weil also ich glaube, es ist dann natürlich auch immer so ein bisschen so ein Unterschied, wer jetzt so wie wir das irgendwie halt nicht weiß und verfolgt hat irgendwie so seit dem Herbst, dass die da irgendwo in Berlin sitzen und da irgendwie Songs schreiben oder so. Der normale Zuschauer hat dann jetzt irgendwie das jetzt gar nicht so wahrgenommen und trotzdem denkt man sich halt wirklich so, das ist so wie bei einem Fußballspiel wirft man in der 30. Minute nochmal einen zweiten Ball rein und wundert sich dann, dass auf beiden Toren irgendwie Tore geschossen werden und das Spiel nicht mehr so ist, wie man sich das eigentlich vorher gedacht hat und das so kam mir das so ein bisschen vor. Also es wurde zwar schon sehr weit vorher gesagt, wir lassen da noch 2, 3 oder 1, 2 Complete Acts irgendwie zu. Das gebe ich zu, das kam jetzt nicht aus heiterem Himmel. Trotzdem war das so ein gewisser Störfaktor, ne? Ja, wie gesagt, also ich verstehe auch eben die Argumentation. Es war von Anfang an klar, dass 1 oder 2 mehr da reinkommen. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, finde ich es zwar gut, dass sie die Anzahl an Acts vergrößern wollten, aber ich frage mich, warum nicht einfach dann 7 oder 8 Leute ins Songwriting Camp gekommen sind, statt dass eben komplett von auswärts 2 Künstler, die sich vorher nicht kannten, mit einem Song, den sie nicht kannten und mitgeschrieben haben, warum dann sowas plötzlich ausgewählt wird. Also, ja, das ergibt für mich einfach keinen Sinn und ich verstehe auch, also beziehungsweise war ja auch von Anfang an klar, es muss kein Song vom Songwriting Camp sein, den der Künstler quasi zum deutschen Vorentscheid nimmt. Aber an sich, einfach der Fairness gegenüber, hätte ich einfach niemanden jetzt so noch da reingeschoben, der an dem allem nicht teilgenommen hat. So. Da können natürlich die beiden Sisters nichts für. Die freuen sich und an sich gönne ich den beiden Personen das auch, weil sie sich natürlich trotzdem sehr freuen und das möchten. Aber ich finde es vom Konzept und von der Idee her einfach schwachsinnig. Ja. Aber du glaubst nicht, dass das irgendwo, also gut, gewinnen werden die nicht, aber dass die irgendwo im Mittelfeld vielleicht landen oder so, oder siehst du da eher schwarz? Ich sag mal, bei den Sisters kann ich mir von Platz 15 bis 26 alles vorstellen. Ich würde jetzt nicht sagen, das ist auf jeden Fall ein letzter Platz. Das kommt eben auch ganz stark drauf an, wer die Semis überlebt und ins Finale kommt. Aber wir haben schon gute Chancen, vergessen zu werden, wenn ich das mal so sagen darf. Also, okay. Ja, man nimmt ganz meine Meinung, nimmt jetzt auch so in den sozialen Medien nicht unbedingt wahr, dass irgendwie der ein oder andere mal schreibt, oh, Germany finde ich ganz toll, ne? Ja, also, richtig, genau. Eben, das merkt man einfach. Ja. International sind wir einfach trotzdem leider sehr weit unten. Ja. Und mittlerweile sind ja auch quasi alle Songs bekannt, bis auf 2. Deswegen wird sich da wahrscheinlich auch zumindest vom Televote her nichts mehr ändern. Ich bezweifle aber mal, dass die Jury den Song plötzlich ganz toll findet. Kann ich mir auch nicht so wirklich vorstellen, dass er so wirklich gut abschneiden. Mal gucken, wir werden es sehen im Mai. Keine Ahnung, wie könntest du das schlecht voraussagen? Kann man dieses Jahr gar nichts, glaube ich. Ja. Nichts. Nichts. Kein Eben. Gewinner, kein gar nichts. Da reden wir ja auch gleich noch drüber, aber es ist echt schwierig überhaupt Prognosen zu machen dieses Jahr. Ja, das auf jeden Fall. Also sag mal, ich glaube auch nicht, dass es dieses Jahr einen ganz klaren oder eindeutigen Gewinner gibt. Wir wissen zwar noch nichts von den Stagings, die natürlich alles ändern können, beziehungsweise generell die Live-Auftritte, welche Songs jetzt rüberkommen und welche nicht. Aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass es vom Voting her sowas wie 2011 geben wird, wo einfach, weiß ich nicht, 10 Songs immer wieder 12 Punkte bekommen und dann im Endeffekt irgendeiner gewinnt, womit dann die Hälfte nicht zufrieden ist. Einfach. Ja, also ich sag mal, an sich finde ich den Jahrgang nicht so stark, aber genau das ist auch das Problem, weil dadurch verbreitet sich das Voting auf 10 Favoriten, weil eben nichts eindeutig heraussticht. Das ist es halt einfach aktuell. Ja. Wollen wir dann aber gleich mal weitermachen und schon mal zu den Ländern gehen, die wir jetzt, weil wir jetzt gerade schon dabei sind bei dem Thema, einfach mal zu den Ländern zu switchen. Und Sascha hat, glaube ich, ein bisschen was vorbereitet, ne? Ja, wir haben uns einfach schon mal so eine gewisse Handvoll an Ländern ausgeguckt, über die wir heute vielleicht mal sprechen wollen. Hauptsächlich sind das Länder, in denen es auch einen Vorentscheid gegeben hat, und über die wollen wir natürlich auch tatsächlich ein bisschen reden. Und da reden wir mal als erstes mit einem Land, was dann doch nicht teilnehmen wird, nämlich mit der Ukraine. Die Sängerin Maruf, die bekannt ist unter dem Namen Hanna Korsum, gewann den ukrainischen Vorentscheid Witbir. Da sie auch Konzerte in Russland abhält, wollte der Sender UAPBC die Sängerin vertraglich dazu zwingen, weiterhin Konzerte in Russland zu geben. Bei den Vertragsverhandlungen zwischen ihr und dem Sender wenige Tage nach dem Entscheid kam es dann zum Bruch, sodass Maruf nicht mehr beim ESC teilnimmt. Und da sowohl die Zweit- wie die Drittplatzierten, nämlich Freedom Jazz und Kaska, nicht als Nachrücker zur Verfügung stehen wollten, sagte die Ukraine kurzerhand ihre Teilnahme beim ESC 2019 in Tel Aviv ab. Ja, vielleicht gleich mal die Frage an dich, Julian. Diese ganze Ukraine-Geschichte, wie bewertest du die denn? Es nervt mich, ehrlich gesagt. Also ich sag mal, viele sehen den ESC ja als was Politisches an, wo ich anderer Meinung bin, aber die Ukraine hält dieses Vorurteil halt leider aktuell sehr aufrecht. Ich finde es von vorne bis hinten einfach unnötig. Man hätte es, ich glaube, es ist nicht der Fall gewesen, und man hätte einfach von Anfang an vor dem Vorentscheid sagen sollen, es sollen sich bitte nur Künstler bewerben, die keine Konzerte in Russland haben, etc., etc. Das wurde ja, soweit ich weiß, nicht gemacht. Und dann einfach im Nachhinein zu sagen, ja, du musst aber das und das erfüllen und die Konzerte absagen, das finde ich einfach die größte Sauerei quasi. Und dementsprechend verstehe ich auch voll, dass die Zweit- und Drittplatzierten auch nicht antreten wollten. Ich weiß, ich finde es schade. Maruf hatte einen sehr schönen Song. Ich fand den Vorentscheid generell gut in der Ukraine. Und ich mag auch die Ukraine generell als Land beim ESC, weil sie oft sehr interessante Beiträge bringen. Dementsprechend finde ich es einfach nur schade, dass sie jetzt wegen so einem politischen Theater quasi dann doch nicht da teilnehmen. Ja. Da haben sich ja auch so ein paar Politiker irgendwie halt reingehängt, die das Ganze dann so ein bisschen dann auch beeinflussen wollten. Nun ist ja die Ukraine auch immer des Öfteren mal bekannt für, ich sag mal, Ausschreitungen auch beim Vorentscheid selber. Also es geht ja da auch manchmal sehr handgreiflich irgendwie halt zu. Ja, aber nicht nur da, aber auch im Parlament. Parlament dasselbe. Im ukrainischen Parlament wird sich auch gerne gekloppt. Ja, aber ich meine jetzt gerade ja. in den Vorentscheiden. Da geht es ja dann halt auch immer sehr, sehr zur Sache. Das ist natürlich dann auch immer so ganz. Stimmt. Gab es nicht mal Vorentscheide, wo sich wirklich mit Hand und Fuß getreten und verprügelt haben? Also gab es alles. Also sehr spannend, sich da zu prügeln. Also ich glaube, Maruf hätte, glaube ich, sehr große Chancen auch gehabt, auch das Finale zu erreichen. Also ich fand es ein sehr, sehr interessanter und auffälliger Song und auch eine Darbietung. Also ich glaube, das hätte schon ganz schön Alarm gemacht beim ESC. Ja. Ne? Beziehungsweise hätte man das Staging sicherlich auch etwas verharmlosen müssen. Da bin ich mir ziemlich sicher, aber an sich ist es auf jeden Fall mit einer der auffälligsten Songs und Stagings gewesen, beziehungsweise wäre es beim ESC gewesen, das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich finde es schade. Also Ukraine war auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt, als die Maruf dann gewonnen hat, kurzzeitig meine Favoritin, weil zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach nicht so viele starke Songs veröffentlicht wurden. Ich hätte sie gerne beim ESC gesehen, auf jeden Fall. Wollen wir mal zu den großen Bruder, das war das falsche Wort, wollen wir mal zum eigenständigen Kontinent reisen, und zwar nach Australien. Genau, zu Kate Miller-Heidke, Zero Gravity heißt der Song. Und in diesem Jahr hat Australien zum ersten Mal seit seiner erstmaligen Teilnahme beim Eurovision Song Contest einen Vorentscheid ausgetragen, nämlich Australia Decides. Aus dieser Wahl ging die 37-jährige Kate Miller-Heidke aus Brisbane hervor. Sie hat eine klassische Ausbildung als Sopransängerin, und nachdem sie zuvor in einer Band gesungen hat, ist sie seit 2002 solo unterwegs, und außerdem ist sie dann auch als Opernsängerin und auch als Komponistin auch tätig. Deine Einschätzung zu Australien? Ich finde den Song interessant. ich liebe die ersten 2 Minuten vom Song, aber ab der Bridge gefällt mir der Song tatsächlich gar nicht mehr, weil der Song eine, ich sag mal, eine Wendung nimmt, die es von dem Operngesang, von diesem modernen Operngesang, was ich so cool fand, in diesen ich würde jetzt nicht sagen, mir fällt das deutsche Wort nicht ein, Anthem, was ist denn das deutsche Wort dafür nochmal? Egal, ich glaube, es ist nicht ganz so jedenfalls, wichtig. Jedenfalls gefällt mir die letzte Minute einfach nicht, weil ich diese Background-Sänger, diesen Chor, finde ich nicht passend. Ich finde, dass der Song sich in den ersten beiden Minuten sehr stark aufbaut und mir und auch immer interessanter wird und dann ab der Bridge aber komplett fällt, einfach. Ich denke schon, dass sie im Mittelfeld landen wird und ich denke auch schon, dass sie sich überhaupt qualifizieren wird. Sie wird ja auch das Staging ändern, hat sie ja schon angekündigt, aber ich glaube, viel mehr als letztes Jahr Jessica Mauboy erreicht hat, wird sie auch nicht erreichen, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja, die Australier kommen ja jetzt so langsam in die Realität, ne? Sie haben dann so langsam nicht mehr so diesen Welpenschutz beim ESC und werden dann wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen genauer auch betrachtet. Ja, ich glaube, es hat ja ziemlich Wellen geschlagen, diese Staging beim australischen Vorentscheid, weil sie eben halt dann auch, viele haben sich erinnert gefühlt an Estland 2018, dann Moldawien hatte das ja auch schon mal mit so einem beleuchteten Kleid und so und das hat sie jetzt ja, es gibt da irgendwie so ein Instagram-Foto, wo man dann schon mal so das erste Stage-Meeting sieht und da sieht es wohl schon so ein bisschen danach aus, dass ich glaube, sie hat irgendwie 3 Tänzer oder so, glaube ich, kann man da, glaube ich, irgendwie auf dem Bild sehen. Also aufgrund der Resonanz aus der Fanbase wird es da wohl wahrscheinlich irgendwie ein anderes Staging irgendwie halt geben. Wobei die Idee irgendwie, glaube ich, so mit diesen Depressionen zu spielen und so weiter und mit diesen Dämonen, die da immer so einfliegen, das hat sich ja eigentlich auch nicht so erklärt im Grunde, wenn man es nicht irgendwie gewusst hätte. Insofern hat dann jeder wahrscheinlich gesagt, warum wippt da irgendwie im Hintergrund irgendeine Frau da hinter ihrem Kleid irgendwie rum, ne? Also das ist halt schon irgendwie dann auch die Geschichte, ne? Ja, ich fand die Idee auch ziemlich cool und die Umsetzung auch. Und ich sag mal, ich verstehe jeden, der sagt, erinnert mich an Estland letztes Jahr. Aber ich finde es jetzt übertrieben zu sagen, dass es davon jetzt komplett nachgemacht ist. Ja, es ist eine Opernsängerin, es ist ein riesiges Kleid, aber ich finde, da ist trotzdem sowohl im Song als auch im Staging trotzdem auch genug Eigenes drin, was sich eben von Estland abhebt, meiner Meinung nach. Das finde ich ein bisschen übertrieben, jetzt zu sagen, das ist eine Kopie von Estland. Ich glaube, das sehen auch immer nur die Leute, die das eben halt dann auch intensiver beobachten. Ich glaube, ja, der normale Fernsehzuschauer wird da gar nicht auf diese Idee kommen. Ich glaube, da wird es eher dieser Operngesang, der so ein bisschen dann hervorsticht, ne? Ja, genau. Sie hat ja so ein bisschen so, wenn sie, in Anführungsstrichen, normal singt, hat sie auch so ein bisschen so einen Gesang, so ähnlich wie Ellie Goulding, erinnert sie mich so ein bisschen auch. Also das, sie kann schon auch was und sie macht ja auch sehr unterschiedliche Dinge auch, wenn man sich da mal so in so Alben von ihr reinhört. Also da sind halt einerseits, ich glaube, mit Sydney, glaube ich, ne? Mit dem Orchester macht sie, glaube ich öfter irgendwas zusammen. Ne? Und, in der Oper, ne? Und dann macht sie halt wieder irgendwie eher Pop-Sachen oder sie schreibt selber auch ja Sachen. Also ich glaube, da haben sie schon Fund, dass sie da nach Europa schicken. Aber ob es an eine Dami Inn oder auch Guy Sebastian irgendwie halt anknüpft, das werden wir dann wahrscheinlich dann erstmal sehen müssen dann in Tel Aviv, ne? Ja, und dann kommen wir zu Großbritannien. Michael Rice, Bigger Than Us. Beim britischen Vorentscheid You Decide standen 3 Songs, nämlich Freaks, Sweet Lies und Bigger Than Us in jeweils 2 Versionen zur Auswahl. Zunächst wählten die Jurymitglieder Molly King, Marvin Humes, Rylan Clark-Neal jeweils ihre favorisierte Version aus. Nach dieser Duellrunde entschieden sich dann die Zuschauer für Michael Rice und dem Song Bigger Than Us. Der 21-jährige Michael Rice wurde in seinem Land bekannt durch seinen Sieg bei der Castingshow All Together Now. Wie findet ihr diesen Song? Ich war mir von Anfang an eigentlich ziemlich sicher, dass entweder der Song gewinnt oder Sweet Lies in der Carrie Ann-Version. Ich finde vom reinen Song her die Carrie Ann also Sweet Lies von Carrie Ann besser von meinem Geschmack her. Allerdings von der Live-Performance her war das schon eigentlich ein ziemlich guter Auftritt. Von daher war es für mich relativ offensichtlich, dass der Song wahrscheinlich nach Tel Aviv geschickt wird. Aber ich fand so ein bisschen, Michael Rice hat eine ganz tolle Stimme, aber ich glaube, der muss irgendwie noch mal ins Coaching so mit seiner ganzen Körpersprache. Das hat irgendwie ja, nicht so ganz hingehauen mit dem, was er da so auf der Bühne darzustellen versucht. Also so teilweise habe ich so ein bisschen so gedacht, na, so wie so eine Parodie von Harpe Kerkeling, wenn er so einen Schlagerstar irgendwie so nachmacht. Also Song und Stimme irgendwie super, aber er braucht irgendwie noch mal so ein Coaching, oder was meint ihr dazu? Ja, er hat, für mich hat er eher so ein Bild von einer Figur aus Little Britain. Ich weiß nicht, aber also so, das sieht also ein bisschen aus, als könnte er so eine Satire-Figur aus Little Britain sein. So ganz merkwürdig so. Er singt das ziemlich gut, finde ich. Ich habe auch die ganzen Casting-Sachen von ihm gesehen. Die haben mal eine sehr, sehr, sehr seltsame Casting-Show, wo 100 Menschen an einer Wand sitzen. Und er muss alle 100 Künstler, das sind auch alles Sängerinnen und Sänger, überzeugen. Und er hat in mehreren Runden oder in einer Runde sogar alle 100 Leute überzeugt. Unter anderem da saß da Jerry Harriwell drin von den Spice Girls, ne? Von den Spice Girls, genau. Saß das mit drin. Und die haben ihn mega abgefeiert und haben dann seinen Song danach noch mit gemeinsam gesungen. Schon sehr spannend. Der hat eine tolle Stimme. Der Titel finde ich ein bisschen altbacken. Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte auch so ein DSDS-Gewinner sein. Aber vom Prinzip her ist das ein okayer Song, wo man jetzt mal sagen kann, ist nicht der beste Song, aber auch nicht der schlechteste Song, finde ich. Ja, sehe ich eigentlich ähnlich. Also ich glaube jetzt nicht, dass England mit dem Song wesentlich mehr reißen kann als in den letzten Jahren. Vor allem nicht, ich sag mal, wenn man so eine Lucy Jones betrachtet, die trotzdem nur den 14. Platz, glaube ich, gemacht hat, trotz des wirklich guten Auftritts meiner Meinung nach, dann wird Michael Rice wahrscheinlich nicht wesentlich mehr schaffen. Vor allem eben, wie du auch schon sagst, der Song ist ein bisschen altmodisch, gut gesungen, mäßig performt. Ja, ist auf jeden Fall auch von Laurel Barker, die ja den Song mitgeschrieben hat, einer der schwächeren Songs. Ja, und John Lundvik hat es ja auch aus Schweden hat's ja auch noch mitgeschrieben. Mhm. Also, ja. Ah ja, okay. Mhm. Ja, das finde ich sowieso, als ich da noch mal vorher nachgeschaut hatte, gerade so die letzten 3 Jahre hat Großbritannien ja eigentlich ziemlich gute Sänger ja auch geschickt. Ja. Und dann sind halt die Songs leider auch immer so schwach. Also gerade aus dem Mutterland der Popmusik irgendwie, dass da nicht irgendwie mehr kommt mit mehr Wumms, das finde ich nach wie vor super, super schade, ne? Es ist halt BBC, die haben halt, glaube ich, einfach nicht den Anspruch, wesentlich viel zu erreichen. Ich sag mal beispielsweise so ein Robbie Williams, der ja schon angeboten hat, anzutreten, wenn er einen guten Song bekommt und so. Man hat danach aber nie wieder was davon gehört. So, ich weiß nicht, also ich sag mal, vielleicht bemüht sich der Sender sogar, aber wenn ja, dann macht das auf eine komplett falsche Weise. Aber ich glaube auch nicht, dass der Sender sich großartig bemüht. Also mein Spruch war ja, Großbritannien muss sich in die Ecke stellen, denn Australien macht die richtige Show. Ja, weil definitiv. Die haben ja, also die, da kann sich Großbritannien mal ein bisschen was abschneiden, weil die eine Mega-Show geliefert haben und das erste Mal einen Vorentscheid gemacht haben, der wirklich gut war. Da muss sich die BBC echt mal in die Ecke stellen und schmollen, weil das ist echt schlecht, was sie dort machen. Ja, man hatte auch den Vergleich, ne? An dem Freitag war Großbritannien, nächsten Tag morgens war ja Australien. Richtig. Und man konnte da wirklich, also konnte man abhaken, was war da gut, was war da schlecht irgendwie. Konnte man schon sehr, sehr genau sehen. Wie seht ihr denn so insgesamt den Vorentscheid dieses Jahr, You Decide? Was habt ihr da so von Eindruck von dem britischen Vorentscheid? Ich finde ihn nicht lustig. Ich fand ihn null lustig, obwohl sie versucht haben, das irgendwie lustig zu gestalten. Es war nicht lustig. Die ganzen Gags waren nicht gut. Diese Intervall-Acts waren okay, als sie diese ganzen Medleys gemacht haben, aber auch so ein bisschen stiefmütterlich. Also die ganze Show war nicht rund. Ich hatte eher das Gefühl, das war so eine Art unser Lied-Variante aus von der BBC, oder? Also drei Songs, die sie in zwei unterschiedlichen jeweils Versionen gespielt haben, und drei Songs sind weitergekommen. Also so ganz sinnig war dieses Konzept irgendwie nicht, fand ich. Vom Konzept her fand ich es tatsächlich trotzdem besser als unser Lied 2017, weil die Songs zumindest unterschiedlich geklungen haben. Also ich sag mal, beim deutschen Format gab es zwar ja auch diese zwei Songs, aber ich sag mal, so Riesenunterschiede hatten die ja jetzt alle nicht so. Von daher fand ich, von den Unterschieden, von den Songs her, war das auf jeden Fall gelungener. Aber grundsätzlich, wie du halt schon sagst, das ganze Konzept ist halt auch so ein bisschen fragwürdig. Da kann man sicherlich einiges noch ändern. Und von der Show an sich war es teilweise ganz lustig, teilweise eben aber so gezwungen lustig. Und da hat, wenn man es dann wieder mit Australien vergleicht, wenn man darauf zurückkommt, also da hat Australien meiner Meinung nach eigentlich sogar jetzt für die Saison mit den besten Vorentscheid von der Show her gemacht. Definitiv. Einfach weil es sehr unterhaltsam war, von der Moderation her auch. Ja, sie hatten in Australien eine gute Song- und Teilnehmerauswahl. Da war wirklich sehr gutes Material dabei. Ja, und in Großbritannien, ich habe mich da so ein bisschen wiedergefunden oder erinnert, so um diese ganze Brexit-Diskussion. Das ist halt sehr nach innen gekehrt, und wir sind die Allergrößten. Wir machen irgendwie den geilsten Vorentscheid, fühlen sich irgendwie ganz, ganz witzig dabei, gehen ja immer auch so ein bisschen. Ja, ziehen eigentlich auch so ein bisschen im Unterton oder so auf dieser Metaebene so, ziehen auch ein bisschen so den ESC auch durch den Dreck, sage ich jetzt mal. Und das schadet auch dann letztendlich auch diesem Ruf des ESC in Großbritannien. Und das da kann ja auf lange Sicht über mehrere Jahre auch gar nichts Besseres dabei hervorkommen. Also es ist immer irgendwie mehr oder weniger in so einer Theateratmosphäre. Alle schwelgen noch so in den 90er Jahren, als sie das letzte Mal irgendwie auch den ESC mal gewonnen haben, und es ist irgendwie kein Blick mal so nach vorne. Das finde ich irgendwie auch so schade an diesem ganzen Ding. Das könnte ein schöner Abend werden, wenn Großbritannien einen Vorentscheid macht, aber es ist halt immer eher so, boah, ne? Ja, 0815, ne? Sehr ja, 0815. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der Joust von 2017 von Norwegen, der hat ja auch drei Songs eingereicht für UK. Ich weiß nicht, ob er alle drei danach veröffentlicht hat, aber mindestens einen danach hat er veröffentlicht. Rollercoaster heißt das Lied, glaube ich. Und das ist jetzt vielleicht nicht der außergewöhnlichste Song, aber nach meinem Geschmack ist der auf jeden Fall besser als alle sechs Songs, die jetzt im Vorentscheid waren, wo ich mir auch so denke, so jetzt habt ihr Künstler sowieso genug in England, die es könnten, und dann habt ihr jetzt bewiesenermaßen auch gute Kompositionen, die eingereicht werden, die man ja auch eventuell noch verbessern kann, aber an sowas sieht man ja, dass England oder beziehungsweise BBC halt auch nicht so motiviert ist, da großartig was auf die Beine zu stellen. Die haben einfach keinen Bock. Sagen wir es einfach, wie es ist. Ja. Sie haben keinen Bock. Also ich sag mal, da hat selbst Deutschland noch mehr Lust, und das ist auch schon eine gute Leistung, das zu toppen. Ja. Also von den Big Five würde ich dann noch Spanien dazu nehmen. Da hat man auch immer so das Gefühl, die haben auch noch weniger Bock irgendwie da drauf. Ja. Wobei, dieses Jahr sind sie motiviert. Also ich habe von William, also nicht von William direkt, aber er hat in die Gruppe unter anderem geschrieben, dass wohl einige, die da verantwortlich sind in Spanien, aktuell wirklich realisieren, dass sie mit dem Song eine relativ gute Chance hätten, mal wieder gute Punkte zu bekommen. Also die sind ziemlich motiviert. Aber Spanien und Staging ist ja immer so eine Sache. Ja, da müssen wir uns überraschen lassen. Ja, dann haben wir es ja. Großbritannien. Wir machen weiter mit einem skandinavischen Land. Und zwar mit Finnland, und zwar Darude featuring Sebastian Reimann mit Look Away. Zum zweiten Mal wird der finnische ESC-Vorentscheid Uudenmusiikin Kilpailu oder kurz UMK mit einem feststehenden Künstler bestritten, der dann drei Songs vorträgt, von denen einer vom Publikum und einer Jury ausgewählt wird. Am 29. Januar gab der finnische Sender bekannt, dass Darude eigentlich Ville Virtanen zusammen mit dem Sänger und Moderator Sebastian Reimann für Finnland beim ESC antritt. Darunter kennt man, Darude kennt man vor allem von seinem 2000er Song Sandstorm, der vor allem als Hintergrundmusik zu allen möglichen Anlässen in TV-Reportagen und so weiter eingesetzt wird. Finnland. Oh Gott. Also, ja, das ist eine Vorentscheidung, die braucht man sich gar nicht angucken. Also ganz ehrlich, das hätte man sich auch sparen können, diesen ganzen Schmarren. Also, das, was ich ganz, ganz seltsam fand, ist, diese Kommentare zwischendurch, die haben dann irgendwie irgendwelche Schalten dann gemacht zu den zwei Kommentatorinnen oder Kommentatoren, die eigentlich den ESC kommentieren, und die haben dann das immer diese Tweets eingeblendet so und dann wieder zur Show zurückgeblendet, und dann kam man zwischendurch diese Songvorstellungen, und das war alles irgendwie, ich weiß nicht, das war irgendwie nicht stimmig, diese ganze Sendung. Ich habe mich ein bisschen komisch gefühlt, mir das anzugucken, und die Musik war auch nicht besonders einfallsreich, wenn ihr mich fragt. Es war alles sehr, ich hatte so das Gefühl, es war alles sehr 90er. Es klingt alles sehr 90er, 2000er, irgendwie so schlechtes Scooter. wenn man das so sagen kann. Ich finde es eigentlich nicht besonders gut, dieses Look Away. Wie geht's euch ja da? Also ich muss gestehen, ich habe den Vorentscheid von Finnland tatsächlich nicht verfolgen können, habe aber trotzdem auch genug mitbekommen, um zu wissen, dass ich auch eben nichts verpasst habe. Den Song Look Away fand ich von den drei Songs trotzdem auf jeden Fall am besten, was nicht bedeutet, dass es ein sehr guter Song ist. Also ich fand den Auftritt her, vom Gesanglichen her war in Ordnung, es war nichts Rausragendes, aber es war in Ordnung. Vom Staging her fand ich die Idee tatsächlich ziemlich cool mit der Tänzerin da oben und eben diesen Einblendungen auf dieser LED-Wand, wie sie da unter Wasser ist. Das fand ich relativ innovativ. Da kann ich mir vorstellen, vom Staging her kann man da auch sicherlich noch was reißen und das auch dann relativ gut machen. Aber wie gesagt, der Song ist halt ganz in Ordnung. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob der sich dann wirklich qualifiziert oder nicht. Ja, ganz schlimm fand ich ja jetzt auch, dass jetzt schon kurz danach auch der finnische Sender dann auch eine Erklärung abgegeben hat, so naja, vielleicht ist ja doch irgendwie nicht so eine gute Idee gewesen, so einen relativ unbekannten, also unbekannt in Anführungsstrichen Künstler, da jetzt in so eine Auswahl zu stecken, und vielleicht machen wir nächstes Jahr dann doch wieder den altbekannten UMK mit, weiß ich nicht, 10 Künstlern ja, oder so. Ja, bitte, gerne. Also das finde ich natürlich, das macht man vielleicht dann im Sommer, wenn alles dann irgendwie gelaufen ist. Das ist natürlich dann irgendwie auch ein bisschen genauso, wie sie letztes Jahr, als sie Sara Alto dann nominiert haben, wo es dann hieß, naja, wir haben niemanden gefunden irgendwie, der jetzt bei so einem Vorentscheid irgendwie hätte antreten können. Das war eigentlich genauso eine krude Sache. Und da das jetzt natürlich, also Sara Alto hatte ja zumindest irgendwie auch einen Namen, auch über Finnland hinaus, bei Darude ist der Ruhm eigentlich auch schon so ein bisschen so vorbei gewesen. Und also das ist natürlich dann auch nicht unbedingt so die super Idee gewesen. Und dieses Techno-mäßige, das ist eben halt auch, deckt halt auch nur eine ganz bestimmte Zielgruppe von Leuten ab, die vielleicht so ein bisschen mehr Party machen wollen. Aber ich glaube, das ist ja irgendwie halt dann auch nichts, wo viele Leute für anrufen würden, ne? Ja, vor allem, ich finde, wenn man intern bestimmt, wer zum ESC fährt, also den Künstler festsetzt, dann muss das auch wirklich jemand sein, der Power hat, der was raushauen kann. Das war bei Sara Alto in dem Sinne schon der Fall, wie du es eben gesagt hast. Sie hatte ihren Namen gerade in Finnland. Man weiß, sie wollte schon länger zum ESC. Sie kann gut performen, sie kann gut singen, sie hat auch ihre guten Songs gehabt. Gut, das Ergebnis war jetzt letztes Jahr leider auch nicht viel besser. Das war meiner Meinung nach größtenteils durch das Staging bedingt, aber das kann man jetzt diskutieren, wie man will. Jedenfalls finde ich es dann aber ein Fehler, jemanden wie Darude, also ein One-Hit-Wonder, sage ich jetzt mal, mehr oder weniger hinzuschicken, der an sich einfach auch keinen richtigen Bezug zum ESC hat oder wo man nicht hundertprozentig sagen kann, der wird krass sein, wie das jetzt beispielsweise bei Zypern ist. Kann man vom Song auch halten, was man will, aber man weiß bei ihr, sie ist eine gute Performerin. So, und dann macht man sowas, dann bestimmt man das intern. Aber wenn dann sogar dann nur solche Songs wie jetzt von Finnland dabei rauskommen, dann sollte man wirklich vielleicht besser zu einem normalen Vorentscheid zurückkehren mit 10 Künstlern, 10 Songs, wie auch immer. Dann bleiben wir mal weiter in Skandinavien und gehen nach Dänemark mit Leonora, Love is Forever. In Herning fand der diesjährige dänische ESC-Vorentscheid Dansk Melodie Grand Prix statt. 10 Beiträge standen zur Auswahl, von denen 3 ins Superfinale einzogen. Daraus setzte sich die 20-jährige Leonora Kolmor-Jepsen gegen Sigmund Trondheim und das dänisch-grönländische Duo Juli und Nina durch. Leonoras Song Love is Forever ist überwiegend in Englisch. Es gibt aber auch eine dänische, französische und auch eine deutsche Passage. Tja. Ja, ich sag mal, das Schweigen sagt schon viel über den Song aus. Also ich bin gespannt, was du für eine Meinung dazu hast. Ich finde ihn an sich ganz liebevoll, aber wenn man schon sagt, dass ein Song ganz liebevoll ist, weiß man, dass er beim ESC im Normalfall keine Chance hat. Also, ich weiß nicht. Wie gesagt, ich finde ihn ganz süß. Ich finde auch die Künstlerin ganz gut. Aber das ist meiner Meinung nach so ein belangloser und ESC-typisch kitschiger Song, den man sich vorstellt, wenn man an den ESC denkt. Nee, also ich verstehe absolut nicht, wie dieser Song gewinnen konnte. Okay, ich habe da eine ganz andere Meinung. Ich liebe ihn. Ich liebe diesen Song. Das ist eine Dauerschleife, die bei mir gerade läuft. Ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne. Und ich habe, als ich die Songs, als sie veröffentlicht worden sind, alle mal durchgehört habe, habe ich gemeint, der muss eigentlich gewinnen. Alles andere wäre komisch. Wenn der nicht gewinnt, dann wäre dann. Und es ist ja auch so gekommen, dass Leonora gewonnen hat. Und ich mag ihn wirklich sehr, sehr gerne, diesen Song. Das ist toll. Ich weiß nicht, er ist anders als das, was wir bisher in so einem Line-Up haben. Und das ist das Besondere. Der hat irgendwas Besonderes, was man irgendwie entweder gut oder schlecht finden kann, aber ich finde es irgendwie gut. Und wie er dann abschneidet, das weiß ich ja natürlich auch nicht, aber ich hoffe, dass sie damit ins Finale kommen. Zumindest das, weil der Song irgendwie was hat, wo ich zuhören einfach muss, weil er so süß ist und so unten geblieben, ne? Also so Sympathie hat, die ein anderer Song bisher so nicht hat. Ja, stimme ich dir zu. Man muss da natürlich aber halt auch schon bedenken, Dänemark ist ja im zweiten Halbfinale in der ersten Hälfte. Und wenn man jetzt so die ganzen Songs kennt, würde ich zumindest sagen, dass das zweite Halbfinale dann doch wesentlich stärker ist. Und klar, das kann zum Vorteil für Dänemark sein. Das ist halt nun mal kein Power-Song, wo man jetzt ein richtig krasses Staging mit Tänzern und Background-Sängern erwartet. Aber ich befürchte, dass er eher vergessen wird. Also ich sag mal, mein Favorit beispielsweise war tatsächlich Sigmund, der ja in den Wetten von Dänemark auf dem letzten Platz, glaube ich, die ganze Zeit über war. Ist im Endeffekt Dritter geworden, immerhin. Aber ja, also ich sag mal, für mich ist Dänemark dieses Jahr eigentlich nach meinem Geschmack relativ weit raus. Aber vielleicht ist es halt so ein Surprise-Qualifier, wie es auch Litauen letztes Jahr war, wo ja tatsächlich auch nicht viele dran gedacht haben, ist aber eben weitergekommen ist, weil es eben so unauffällig ist. Ja, es könnte schwer haben, ins Finale zu kommen. Ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, die Dänen wollten dieses Jahr das wieder gut machen, was sie so Starlight letztes Jahr angetan haben. Das war ja auch so ein ähnlicher Song, so mit kleines Mädchen im Pyjama und spielt auch auf der Ukulele irgendwie. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Aber es ist ja natürlich manchmal auch so ein bisschen so, naja, es muss ja halt einem größeren Publikum auch gefallen. Und das Lied hat natürlich so ein bisschen was, auch ein bisschen was von so einem Werbesong, ne? Also man stellt sich da irgendwie einen Computerhersteller, der dann das so mit diesem Song so untermalt und die Bedienung dieses Computers ist ja so leicht und das untermalen wir jetzt mal so mit diesem Song. So, das könnte es natürlich irgendwie auch sein. Und das hat man schon so zigmal gehört, dass man sagt, boah, das ist aber jetzt auch nichts Neues oder Innovatives. Aber nichtsdestotrotz ist es ist es ein gefälliger Song und wird man sehen, wie so der Zeitgeist in diesem ESC irgendwie halt ist, ne? Dass, ja, auf jeden Fall. Aber da bin ich der Meinung, die müssen auf jeden Fall ihr Staging auch ändern. Also das fand ich wirklich schrecklich, was die da auf die Bühne gebracht haben bei dem Song. Ich weiß nicht, ob es einfach am Song liegt, weshalb ich es einfach so negativ betrachte, aber da fand ich den Song noch besser als das Staging und ja, ich weiß nicht. Okay. Aber ich weiß, dass viele Leute tatsächlich Dänemark mögen, also von daher, ich verstehe es, aber ich selber finde es zu belanglos. Mhm. Ja, wie Peter Urban sagt, es muss auch der Hausfrau in Baku gefallen, ne? Ja, so ungefähr. Der Heike aus Wuppertal so ungefähr, ja genau. Ja, und wir bleiben noch in Skandinavien, nämlich mit Norwegen. Kano, Spirit in the Sky. Die Norweger haben mit ihrem Melodie Grand Prix wieder auf altbewährtes zurückgegriffen, was zu einem unterhaltsamen Abend führte. Die Siegerformation Kano gab es vor diesem Vorentscheid so nicht. So hatten es Tom Hugo und die Sängerin Alexandra Rotan schon einige Male versucht, für Norwegen zum ESC zu fahren. Doch erst der Joik-Gesang von Rapper Bulio machte einen Sieg möglich und in dem Song geht es um den Kampf für Gleichstellung. Das zu Norwegen. Feuer ja, frei. Also Spirit in the Sky. Ich hatte mir schon, also da war ja auch schon der lange, sehr, sehr lange der Favorit. Ich glaube, es gab niemanden, der gemeint hatte, das gewinnt nicht. Es gab alle Bewertungen, die ich so über den Song gelesen, das gewinnt. Es hat ja auch gewonnen. Es ist ein Konzept-Song irgendwie. Tom Hugo ist ja eigentlich mit I Like It, I Like It im letzten Jahr ja angetreten. Das, was ich eigentlich auch nicht schlecht fand. Aber ich weiß halt nicht, wie das ankommen kann. Also es ist natürlich mit dem Joik schon sehr, sehr spannend. Er hat ja aber auch so stimmlich ein paar Probleme, der gute Rapper. Aber ich habe das jetzt, es gibt auch eine Akustikversion, die sie in so, ich glaube, in so einem Frühstücksfernsehen oder so, wo sie da waren, gemacht haben. Und das war schon ziemlich geil. Live, also irgendwie war das beim Vorentscheid nicht so ganz gut, aber in dieser Morning-Sendung, wo sie das gemacht haben, war das schon ziemlich geil. Also ich bin gespannt, ob sie das, diese Akustik-Variante irgendwie mit übernehmen können, nicht übernehmen, aber dieses stimmliche mit übernehmen können, dass das dann auch so klingt, wie es klingen soll. Und ich kann bei denen eine schlechte Bewertung sagen, weil ich weiß halt nicht, ob sie durch das Halbfinale kommen oder nicht. Das ist halt die Frage. Das ist sehr, sehr schwierig, finde ich bei denen. Also man muss dann natürlich dazu sagen, ich sag mal, bei so einem Vorentscheid ist man halt wahrscheinlich auch mal wesentlich nervöser als beim Frühstücksfernsehen, was das Gesangliche angeht. Ich finde den Song an sich ziemlich gut und er ist ja auch tatsächlich einer der Fanfavoriten aktuell. Ich fand auch das Staging eigentlich soweit gut, auch wenn da die Personen natürlich noch ein bisschen reduziert werden müssen, weil das waren ja am Ende gefühlt 30 Personen, die da auf der Bühne standen. Ich weiß nur nicht, also ich persönlich fand den Song vor der Live-Performance auch sehr gut. Bei der Live-Performance hat mich, ich sage immer schön, so der Froschgesang dann nicht mehr so überzeugt, der dann da zwischendurch kam. Also da die Live-Stimme hat mir live bisher noch absolut gar nicht gefallen. Aber dadurch, dass es auffällig ist, kann es natürlich auch wieder was Positives sein, was eben viele lustig finden oder cool finden. Nur ich finde, dass aktuell dieser Froschgesang eben das Ernste aus diesem Song rausnimmt und es eben ein bisschen ins Lustige zieht, was, glaube ich, dem Song jetzt nicht unbedingt zugute kommt. Ich glaube aber schon, dass sie mit dem richtigen Staging sich schon gut qualifizieren können. Das denke ich schon. Okay. Sascha, und du? Was sagst du dazu? Ja, also ich finde ihn leider ein bisschen belanglos. Mir geht's eher so, ja, das ist kein besonders herausragender Song und es ist halt, wie gesagt, auch so für mich so ein bisschen so zusammengecastet und jetzt bringen wir da nochmal mit dem Joik-Gesang irgendwie auch nochmal ein bisschen Folklore rein und dann wird das irgendwie schon klappen. Ich glaube, das ist Das halte ich nicht mehr so für sehr erfolgversprechend irgendwie bei diesem Wettbewerb. Das ist, glaube ich, eher, ist tatsächlich, glaube ich, eher was so für die ESC-Bubble. Und ich glaube nicht, dass da sonst jemand daraus außerhalb dieser Bubble irgendwie wirklich für sowas anruft. Das kann ich mir wirklich nicht so gut vorstellen. Das kann ich komplett unterschreiben. Ich sag mal so von der ESC-Tauglichkeit in Anführungszeichen her, glaube ich, wäre sogar oder hätte sogar Morland die größten Chancen gehabt. Nicht unbedingt vom Song her. Ich mochte den Song anfangs tatsächlich gar nicht. Aber das Staging hat mich so umgehauen. Also das Staging fand ich wirklich Bombe. Und ich glaube, allein diese Inszenierung hätte beim ESC dann tatsächlich doch noch mal höhere Chancen, auch wenn ich durchaus mit Spirit in the Sky zufrieden bin. Aber dieses Staging hat mich wirklich im Positiven überrascht. Dann bleiben wir ja fast in Skandinavien, nämlich wir gehen nach Estland. Da wird Viktor Krohn den Song Storm für Estland singen. Der Schwede kennt das eigentlich schon, sich über mehrere Shows erstreckende ESC-Vorentscheide zu behaupten oder dann wahrscheinlich auch eher nicht, denn Viktor trat bereits 2015 beim schwedischen Melodiefestivalen an und erreichte da noch nicht mal das Andra Chansen, geschweige denn das Finale. Und nun hat er aber die Vorentscheidung Esti Laul gewonnen und tritt nun für Estland an. Und wie gesagt, sein Song heißt Storm. Willst du oder ich? Also ich, für mich ist das Mello-Reste-Ficken, weil das Mello-Reste-Ficken, weil es einfach belangloser Melodiefestivalen-Pop ist. Weil die Esten haben wohl keine eigenen Künstler mehr, die sie nutzen können, habe ich das Gefühl, mit denen sie erfolgreich sind. Und es war stimmlich teilweise nicht wirklich gut, also vor allem nicht live. Ich fand es sehr, sehr problematisch, weil er nicht immer kontinuierlich gut gesungen hat. Und der Song ist, finde ich auch ein bisschen belanglos, irgendwie so, ja, das hast du schon irgendwo schon mal gehört, so, ich weiß nicht woher. Mm. Und die Performance, die haben irgendwie auch so Grafiken eingebaut, ne, so, dass er sich irgendwie in eine andere Welt irgendwie gebeamt hat, mit Greenscreen irgendwie, muss es ja passiert sein, weil sonst hätten sie es ja gar nicht machen können. Der hat ja, glaube ich, vor so einer grünen Wand gestanden, dann später, also das hat man nicht gesehen, aber der hat dann irgendwie von der grünen LED-Wand gestanden. Und das haben sie dann halt genutzt, um halt diese Grafiken einzubauen, ne? Ja. Also ich sag mal, der Song an sich, ich fand's spannend, wie vom Semifinale zum Finale zufälligerweise mehr Background-Sänger zu hören waren, eben weil er so wirklich schlecht gesungen hat teilweise. Das fand ich ganz witzig zu beobachten. Aber der Song an sich ist nicht der schlechteste, erinnert halt an so einen typischen David Guetta-Song von 2014, würde ich sagen. So, okay, ja. Dementsprechend, von der Studioversion her fand ich den tatsächlich ganz gut, es war nicht mein Favorit, aber der Live-Auftritt hat es dann halt auch wieder ziemlich versaut, vom Gesang her einfach. Es war wirklich nicht gut. Und auch das Reimschema im Refrain, a man like this can break a storm like this, oder wie das ist, this auf this. Also da habe ich von Stick Resta halt auch ein bisschen mehr erwartet, so vom Textlichen her alleine schon. Also ich sag mal, ja, ich weiß nicht, da haben mir seine anderen beiden Lieder 2015 und 2016 doch nochmal besser gefallen als das, was er jetzt da fabriziert hat. Ja, das Staging möchte gerne so ein bisschen davon ablenken, dass er nicht so gut singt. Also das geht irgendwie auch los, er hat ja eine Gitarre in der Hand, dann plötzlich schwupps ist seine Gitarre weg. So, das ist ja auch so ein alter Trick irgendwie. Dann diese Geschichte auch mit dieser Grafik, wobei ich da eher glaube sogar, dass da so eine Art Clip eingespielt wird, den er im Hintergrund wohl dann irgendwie einsingt oder so, weil das geht von den Schnitten her so schnell. Das kann eigentlich gar nicht live gewesen sein, aber gut, das wird man ja in Tel Aviv sehen, wie er das irgendwie halt macht. Und dann hat er am Ende nochmal auf einmal wieder die Gitarre dann umgeschnallt. Und das sind natürlich auch so Effekte irgendwie, das versucht dann so ein bisschen andere Dinge, die nicht so gut laufen, irgendwie halt zu übertönen. Aber Ich muss sagen, da war mitunter bei der estnischen Auswahl auch ein paar ganz gute andere Sachen auch dabei. Also wüsste ich jetzt nicht, warum man ihn da jetzt unbedingt jetzt gewählt hat. Ne? Also ich wollte jetzt nicht unbedingt die Katzen hören, aber da waren schon so zwei, drei andere Sachen irgendwie wirklich wesentlich besser. Ne? Ja, wisst ihr, wen ich geschickt hätte? Den Intervall-Act. Juri Pozmann Elina Born. Genau. Das war ja auch ein Riesenhit in Estland. Ich habe mir die Single auch gekauft damals. Richtig, richtig geil. Ich möchte die zweimal echt zusammen in einem Duett bei dem nächsten SD Laul haben. Das ist mega geil gewesen. Und war viel, viel besser als die ganzen Songs zusammen, die sie da aufgeführt haben, weil das war irgendwie stimmig und hat irgendwie super mega gut gepasst. Es hätte so eine Farbe gehabt, die ich gerne gesehen beim ESC hätte. Also das, liebes estnisches Fernsehen, macht das doch bitte mal, dass wir das mal zusammen in einem Duo sehen. Bitte. Ja. Was ich relativ enttäuschend fand bei Estland, generell bei der Songauswahl, ich fand, da war jetzt so gut wie kein Song dabei, wo man jetzt sagt, boah, der ist richtig schlecht. Aber leider war halt auch kein Song dabei, wo man irgendwie sagte, boah, der ist jetzt abgrundtief mega klasse, da muss ich für anrufen. So, vom Song-Durchschnitt her war der Durchschnitt relativ hoch. Das lag aber meiner Meinung nach halt nur daran, dass es einfach keinen unglaublich schlechten Song gibt. Aber das, also, ich fand da jetzt nichts, absolut gar nichts dabei, was irgendwie herausragend war. Ja, stimmt. Es war beim estnischen Vorentscheid ist ja ganz oft irgendwie so, da sind schon so 3, 4, 5 Songs sonst immer dabei gewesen. Ja. Die, wo man sagt, ja, die könnten eigentlich alle irgendwie zum ESC geschickt werden. Mhm. Aber das war tatsächlich dieses Jahr gar nicht. Also nee, vor allem, wenn man dann so ein Ergebnis von letztem Jahr sieht, wo die sich ja wirklich was getraut haben, weil Operngesang grundsätzlich mit Ausnahme von Italien beispielsweise ja nicht gut ankommt beim ESC oder sich oft nicht gut platziert hat, haben die schon echt was Gutes herausgehauen. Und von daher habe ich halt auch ein bisschen gehofft, dass jetzt entsprechend wieder irgendwas Außergewöhnliches kommt, auch wenn es jetzt vielleicht kein Operngesang ist oder sowas. Aber irgendwie, wo sie gemerkt hätten von wegen, oh, es ist eigentlich ganz gut, wenn wir was schicken, was nicht normal ist, aber das haben sie dann irgendwie doch verpeilt. Oder vielleicht gab es halt auch einfach keine Bewerber, die sich so etwas getraut haben. Also, ja. Der Vorentscheid, wie ist da eure Meinung? Wie war der so? Das waren ja mit zwei Vorrunden und dann dem Finale. Das ging dann irgendwie auch über 3 Samstage. Ja, geht. Ich war okay, so. Also, ich kenne schlechtere Vorentscheide als den estnischen. Schließe ich mich eigentlich an. Ich habe da tatsächlich auch gar nicht so viel zu sagen. Es war für mich eigentlich so ein typischer Vorentscheid von Estland. Ich bin tatsächlich auch nie so ein riesiger Fan vom Vorentscheid von Estland, muss ich gestehen. Dementsprechend waren meine Erwartungen da jetzt nicht sonderlich hoch, dass sie da eine mega krasse Show abziehen, und das wurde halt auch irgendwie erfüllt für mich. So. Ich finde immer ganz schon immer ganz nett, wenn das so gerade das Finale auch so ähnlich wie das Melodiefestival dann eben halt auch so ein Familientreffen irgendwie halt auch ist. Da ist dann so jung und alt auch im Publikum, und man merkt so, das ist halt dann doch irgendwie ein anderer Spirit, als er jetzt zum Beispiel in Deutschland irgendwie halt wäre. Ne? Also da zieht sich dann irgendwie der Ticketverkauf auch ein bisschen, bis dann irgendwie alle Tickets weg sind, und dann hat man da mitunter so bei den Interviews im Publikum Leute, die dann sagen, ach nee, ich bin eigentlich nur durch Zufall irgendwie halt hier. Das, da hat man so das Gefühl, das wird schon in Estland, und gibt es dann auch halbe, dreiviertel Stunde vorher noch schon Berichterstattung in den Nachrichten und so. Also das ist, das finde ich immer, das ist schon immer sehr, sehr erstaunlich, mit welchem Herzblut dann auch in diesen Ländern dann auch halt dieser Vorentscheid dann auch gefeiert wird, ne? Ja, auf jeden Fall. Gut, dann kommen wir in das Gastgeberland des letzten Jahres, nämlich Portugal. Das Festival da Canção in Portugal gibt es mit einigen Unterbrechungen seit dem Jahre 1964. Zwar ist das Land für eine eher durchwachsene Ausbeute beim ESC bekannt geworden, aber immerhin hat das Festival den Sieger von 2017, Salvador Sobral, hervorgebracht. Beim diesjährigen Festival gewann der 30-jährige Conan Osiris, der eigentlich Thiago Miranda heißt, mit dem Song Telemovais. Conan mixt landestypischen Fado mit Techno und halb japanisch wie arabischen Klängen. Der wird jetzt wahrscheinlich die Geister scheiden. Da bin ich auf eure Meinung mal gespannt. Oh mein Gott, nein, nein, nein, nein. Es ist mein Ohrblutsong, würde ich eher, so würde ich ihn behaupten. Da habe ich noch einen, aber das kann ich mir nicht anhören. Ich kann es mir nicht ansehen und ich kann es mir nicht anhören. Ich habe bei diesem Song irgendwie, der nervt. Er nervt mich total. Auch die Performance ist so abstrus. Also, das ist wirklich abstrus, diese ganzen Bewegungen, dieses Kostüm, diese Maske, die er unter dem Kinn irgendwie hat. Also, was soll das sein? Ist das Kunst oder kann das schon weg? Also, ich mag ja experimentelle Musik. Ich mag sehr gerne experimentelle Musik. Aber mir fehlen die Worte. Das ist nichts, was ich mir anhören würde selber. Also, Also, ich weiß nicht, keine Ahnung, wie ich das weiter beschreiben soll. Es ist sehr, sehr schwierig. Ich finde ihn sehr, sehr schwierig. Ja, also ich denke auch eher, dass es weg kann und dass es keine Kunst ist. Also, was mich verwundert, ist, dass es ja von der Fanbase her tatsächlich einer, vielleicht nicht einer der Favoriten, aber sehr oft in der Top 10 ist. Und ich kann es auch tatsächlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ich fand nicht, dass bei Portugal dieses Jahr irgendwas Gutes, Brauchbares dabei gewesen ist, ja, wie es meiner Meinung nach oft bei Portugal leider ist. nee, aber ich sag mal, ja, es ist anders, aber nein, es ist nicht gut. Also ich find's auch sehr schrecklich. Ich wünschte, ich könnte nachvollziehen, warum so viele Leute in der Fanbubble dann doch den Song so sehr abfeiern, aber auch vom Staging her. Den Tänzer fand ich weder passend, noch hat der sich sonderlich zum Song irgendwie bewegt, dass ich jetzt sage, dass ich den Song dadurch irgendwie besser finde. Also für mich auch auf jeden Fall einer der letzten Plätze tatsächlich bisher. Naja, der geht halt nicht so gängig ins Ohr wie manches, was so bei NDR 2 oder WDR 3 oder keine Ahnung irgendwie halt läuft. Also mir ist halt zum Beispiel bei der Performance irgendwie halt aufgefallen, das ist eben halt sehr experimentelle Musik und sie haben dann eben halt auch so eine, ja, sehen aus so wie irgendwie Vögel oder so sind sie da verkleidet, eher und der Tänzer. Und dann haben sie aber trotzdem so komische Treter irgendwie die da überhaupt von einer großen Marke. Ja, aber die da überhaupt nicht dazu passen. Also das ist dann so kostümtechnisch auch gar nicht so irgendwie halt zu Ende gedacht. Also was mich da so ein bisschen stört, ich glaube, das hat schon seine Berechtigung auch beim ESC, aber dann ist es dann letztendlich, geht es dann irgendwie um das Handy und ich habe es dann mir, also ich bin des Portugiesischen jetzt nicht mächtig, habe es dann eben halt über so eine gängige Übersetzung irgendwie, da geht es dann darum irgendwie, ja, ich werde das Handy zerstören und gebe es mir und also das hat wahrscheinlich noch einen sehr tieferen Sinn noch irgendwie, der sich dann durch diese Übersetzung auch jetzt nicht so herleiten lässt und trotzdem ist es dann so ein bisschen, das war ja glaube ich auch beim deutschen Vorentscheid, war es ja auch irgendwie ein Song, wo es dann, oh, legt mal das Handy weg. Das ist so, das sind dann so gängige, gesellschaftliche Kritik irgendwie, ja, und die neuen Medien sozusagen machen uns jetzt irgendwie das Leben schwer und das packen wir dann jetzt nochmal so ganz komisch aufgeblasen, da nochmal in so einen Song irgendwie halt rein. Zum einen, ich glaube, das hat sicherlich seine Berechtigung. Ich glaube, das ist aber hier an der Stelle tatsächlich ein bisschen sehr bemüht. Also denke ich mal, das wird wohl nichts fürs Finale. Ja. Wobei, da muss man immer zusagen, also ich sag mal, 90% haben halt 2017 auch den Cyborder absolut nicht ausstehen können. Und ich sag mal, ich glaube jetzt absolut nicht, dass das in irgendeiner Weise ein Gewinnersong ist oder auch Top 5 oder Top 10. Aber wenn diese 10%, die diesen Song nun mal abfeiern, weil er so komplett schräg und anders ist, dann auch wirklich für ihn anrufen, dann wird es halt trotzdem was. So, deswegen finde ich, kann man bei dem Song absolut gar nicht einschätzen, ob der jetzt mega floppt oder mega durch die Decke geht. Das finde ich bei dem Song, ich finde, bei vielen Songs kann man das ganz gut vorhersehen, aber bei Portugal ist einer der wenigen Länder, wo ich gar nicht mich dazu traue, irgendwie zu sagen, wie das abschneiden wird. Ja, es könnte so ein bisschen der Effekt sein, wenn der normale Zuschauer so völlig genervt ist von der Line-Up und sagt, oh, das hört sich ja alles gleich an wie Radio. Und dann kommt Portugal, dann ist so ein bisschen so der Lordi-Effekt, wo man dann sagt, oh ja, den wählen wir jetzt irgendwie, denn der ist außergewöhnlich. Ne? Das könnte schon dazu führen. Aber ich glaube nicht, dass wir nächstes Jahr wieder nach Portugal fahren. Das kann ich mir eigentlich nicht wirklich vorstellen. Vor allem nach der Argumentation muss man beachten, aber dazu kommen wir ja jetzt auch im nächsten Punkt, dass es ja halt auch noch einen anderen Song gibt, der sehr anders ist in dem Halbfinale. Aber da kommen wir ja jetzt gleich dann zu. Genau, dann leiten wir doch gleich mal zu Island über. Zu Hatari. Als bekannt wurde, dass Israel den Eurovision Song Contest 2019 austragen wird, schlossen sich über 16.000 Isländer einer Petition an, einen ESC in Israel zu boykottieren. Doch so konsequent verhielt man sich beim Sender RUV dann doch nicht und veranstaltete den alljährlichen Vorentscheid Söngvakeppnin. Namhafte Künstler wie Fredrik Omar von 2008 und Hera Björk 2010 gaben dem Vorentscheid die Ehre. Aber in dieser aufgeheizten Stimmung entschied man sich schließlich für den Techno-Beat von Hatari. Sie gaben im Vorfeld schon bekannt, dass sie mit ihrem Auftritt zum Protest gegen die israelische Politik aufrufen werden. Feuer frei. Feuer frei ist gut. Holt euch Kopfhörer mit oder Oropax, weil das ist etwas, was ich mir auch nicht anhören kann. Also ich kann, das würde ich mir nicht mal privat anhören. Ich bin schon ein bisschen experimentell, was Musik anhören angeht. Aber das ist schlechter als Rammstein. Und es ist nur Geschreie. Die Kostüme gehen eigentlich überhaupt nicht. Also die sind so ein bisschen fetischmäßig angezogen. Mit so komischen Masken und das ist alles, hat sowas von einer BDSM-Show. Also ich weiß nicht, also für mich ist das ein Song, der, ich glaube, polarisiert, aber ich glaube nicht, dass der in der breiten Masse so gut ankommen wird, wie man sich das, oder wie sie sich das vorstellen. Auch wenn sie sehr extrem sind, sage ich mal. Und genau das Extreme ist das, wo ich mir tatsächlich ziemlich sicher bin, dass Island seit langem mit eines der besten Ergebnisse bekommt bisher. Ich bin vom Song her auch absolut gar kein Fan. Ich finde es auch, also ich höre kein Metal, Techno, was auch immer das jetzt genau ist, irgendwas dazwischen. Ich bin, also das, obwohl ich halt auch eigentlich für jedes Genre soweit offen bin, gerade beim ESC. Das Lied an sich finde ich auch eine totale Katastrophe, aber das ist meiner Meinung nach Katastrophe genug, sodass genug Leute dafür anrufen werden. Also ich sag mal, ich bin mir ziemlich sicher, dass es sich fürs Finale qualifiziert. Da will ich mich dann aber auch nicht dran trauen, wie es im Finale abschneidet, aber dass es sich qualifiziert, da bin ich mir relativ sicher. Wahrscheinlich aber eher durch das Televote als durch die Jury, weil ich sag mal, ich glaube nicht, dass die Jury da jetzt wesentlich viele Punkte für bekommt. Es ist einfach so verrückt genug. Das ist so verrückt, was bei Portugal vielleicht meiner Meinung nach noch fehlt, um eben bei den Zuschauern dann doch in dem Sinne gut anzukommen, dass man dafür das Verrückte tatsächlich dann doch anruft, weil die anderen Songs vielleicht zu sehr nach Radio klingen. Ja, aber ich glaube, mit Hatari können, glaube ich, mehr Leute was anfangen als Portugal. Genau, das meine ich. Also, ja, okay. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist schon, und die isländische Musikwelt ist ja schon auch sehr schräg. Also das ist ja nicht nur Hera Björk oder wie sie alle heißen, sondern das ist ja schon teilweise sehr, sehr schräge Musik. Also ich würde das auch mal sagen, also die Jurys sind ja immer so, das ist ja immer so eine Blackbox, weil man gar nicht weiß, wer sitzt da nachher so im Endeffekt da drin und wer hat da vielleicht so das ein oder andere Verständnis oder hat auch irgendwie ein Draht zu Wacken oder so. Ich glaube schon, dass sicherlich mal wieder Island nach vielen Jahren mal wieder ins Finale irgendwie halt bringen würde. Und ich bin mir nur nicht so ganz sicher, ob diese Provokation, wir werden jetzt gegen die israelische Politik vorgehen und so weiter, ob das nicht tatsächlich ein PR-Gag ist, weil die beiden haben ja auch so, wenn die dann so interviewt wurden, Backstage und so weiter, die haben ja schon so eine Rolle irgendwie auch gespielt. Also so ein bisschen wie Sylvia Knight irgendwie damals auch. Und das hatte man dann ja auch irgendwie so verstanden, als wären das so ihre Meinung. Also da bin ich mal gespannt, weil ich glaube, sonst ist dann, glaube ich, ganz schnell der Ofen aus, wenn sie sich da hinstellen und da irgendwelche politischen Proteste irgendwie auf der Bühne sprechen würden. Also da denke ich mal, ist das so ein bisschen deswegen geschuldet, damit sie eben halt auch den ESC gewinnen. Und haben da wohl wahrscheinlich auch so ein bisschen auf diese Stimmung eingezahlt. Denn ich sag mal so 16.000 Isländer, die da letztendlich für diesen Boykott waren, das ist ja schon eine Hausnummer irgendwie. Das ist ja wie wenn 40 Millionen Deutsche irgendwie halt das unterschreiben würden. Das ist schon eine Nummer. Aber da weiß ich halt nicht, was ist da nun jetzt wirklich Show und was ist da wirklich Haltung in diesem Zusammenhang, ne? Eben. Aber ich denke vor allem, also ganz ehrlich, Island braucht dieses Politikgedöns aktuell nicht, um aufzufallen. Das finde ich einfach einen ganz wichtigen Punkt. So, Island, wenn es einfach jetzt diese Band zum ESC schickt und die einfach performen, so wie sie jetzt auch in ihrem Finale performt haben, die fallen da schon genug auf. Und dieses Politische, da bin ich ja grundsätzlich kein Fan von, wenn man das in irgendeiner Weise zum ESC bringt. Weil klar, es gibt politische Geschmäcker und von Russland ist jetzt auch nicht jeder ein Fan, aber ich sag mal, Russland ist trotzdem fast jedes Mal auch in der Top 10 oder Top 5, so da interessiert es im Endeffekt dann doch irgendwie niemanden. Und warum sollte das jetzt bei Israel großartig anders sein? Ich finde auch diese Boykottaufrufe, ich verstehe die Punkte, die sie ansprechen, aber ich bin einfach der Meinung, das gehört zum ESC einfach trotzdem nicht hin. Es geht um Kompositionen, um Songs, um eine Show. Und alles andere kann man auch gerne außerhalb vom ESC klären, meiner Meinung nach. Also vor allem 2016 war Russland ja nun mal auch Televote-Winner. So, und wie gesagt, ich glaube, Deutschland hat auch 12 Punkte gegeben an Russland. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ich glaube aber schon. Und gerade die Deutschen kritisieren ja auch sehr oft Russland. So. Von daher, warum ist das bei Russland kein Problem, wenn sie offensichtlich dafür sind, dass Russland den ESC im darauffolgenden Jahr hält, aber bei Israel schreien plötzlich alle auf, so. Das gehört einfach nicht zum ESC, so oder so, egal welches Land. Na, ich denke immer so, die Politik spielt, glaube ich, immer eine Rolle, wenn der Song, glaube ich, schwach ist. Und dann versucht man sich dann eben eher daran zu orientieren, was ist denn das für ein Land? Ach ja, finde ich jetzt irgendwie doof. Und ich glaube, dann sticht auch wieder mehr so irgendwie der schlechte Ruf irgendwie, zum Beispiel Russland, wenn jetzt der russische Song nicht so doll ist, irgendwie, dann sagen wir, ja gut, das hat wohl wieder Putin irgendwie halt geschickt. Und es ist ja halt, also so wie das zum Beispiel auch mit Weißrussland ist, irgendwie da, dieses Paar, was da 2017 angetreten ist, irgendwie, es war eigentlich ein super netter kleiner Song irgendwie. Und dann hat man auch ganz schnell vergessen, oh, das kommt aus der Diktatur Weißrussland. Richtig, ne? Richtig. Und ich glaube, das spielt, glaube ich, Politik spielt schon immer eine Rolle, aber je mehr der Song besser wird, weil man ja auch immer sagt so, ja, und wir Deutschen haben ja so einen schlechten Ruf und dann muss halt nur eine Lena kommen und dann ist das alles vergessen und wir kriegen von vielen Ländern 12 oder hohe Punkte, ne? Ja, ich sag mal, Michael Schulte letztes Jahr war ja das beste Beispiel. Mhm. Seit Jahren galten wir als total unbeliebt international und Angela Merkel und die Politik mag ja keiner im Ausland und trotzdem konnte Michael Schulte den 4. Platz bekommen und ein paar 12er. So, also das war meiner Meinung nach das beste Beispiel, warum es beim ESC einfach nicht um Politik beim Voting geht, sondern um gute oder schlechte Songs. Dann machen wir weiter mit einem Land, unserem Nachbarn. Ne? Ja, genau. Und zwar mit Österreich, mit Penda. Seit 2017 bestimmt der ORF seinen Künstler für den Eurovision Song Contest intern. Nach dem erfolgreichen dritten Platz von Cesar Sampson schickt man in 2019 die 31-jährige Gabriela Horn aus der Steiermark, die sich Penda nennt. Ihr Debütalbum Evolution hat die Steierin 2018 herausgebracht und damit einiges Aufsehen in ihrem Land erregt. Sie schreibt nicht nur ihre Songs selbst, sondern hat das Album auch sogar selbst produziert. Ihr ESC-Song heißt Limits. Obwohl es Limits ja eigentlich gar nicht in dem Song irgendwie genannt wird, ne? Ich glaube tatsächlich nicht, ja, das stimmt. Nee, stimmt. Ja, sehr besonderer Song, finde ich. Das Video ist auch ziemlich gut gemacht, was sie da produziert hat jetzt als offizielles Musikvideo. Ich bin gespannt, wie sie das live umsetzt. Es ist schon sehr getragen, aber irgendwie auch hat etwas Besonderes. Und ich weiß halt nicht, wie so etwas ankommt. Also das Problem, was ich eher mit dem Song habe, ist, dass ich es beim ersten Mal hören nicht gleich im Ohr hatte. Also nicht irgendwie gleich damit mich identifizieren konnte. Und da bin ich echt gespannt, wie sie das in dem Staging lösen werden. Und mal schauen, also ob die wieder einen ähnlichen Platz machen werden wie letztes Jahr. Keine Ahnung. Ja, also ich habe erstmal auch tatsächlich was ganz anderes erwartet vom Song her. Penda ist ja, soweit ich weiß, eher für ihre Elektro-Lieder bekannt, Elektropop oder was sie genau macht. Deswegen war das ja jetzt doch irgendwie was komplett anderes, wo man jetzt nicht so drauf eingestellt war, wenn man sich bei ihr so ein bisschen erkundigt hat. Ich finde den Song auch sehr interessant. Ich fand auch das Musikvideo tatsächlich ziemlich gut, weil es ein intimer Song ist und entsprechend auch ein sehr persönliches Musikvideo war, einfach weil sie da gesessen hat und auch ihre Emotionen gezeigt hat. Sie hat ja da die ein oder andere Träne verloren und es einfach meiner Meinung nach sehr glaubhaft rübergebracht hat. Und ich bin selten dieser Meinung wie jetzt, aber ich hoffe, dass sie das Staging vom Musikvideo tatsächlich 1:1 übernimmt und es genauso einfach auch auf der Bühne macht. Wird wahrscheinlich umstritten sein, ob man das gut findet oder nicht, aber ich finde einfach so einen Song, damit der wirkt, braucht es einfach ein sehr intimes Staging und wenn man sie einfach dahinsetzt, von mir aus nochmal eine extra LED-Wand oder wie genau auch immer die Bühne dann aussehen wird und dann einfach quasi einen One-Cut oder wie das heißt, macht, sprich einfach keinen Schnitt, sondern einfach mit der Kamera quasi wie Musikvideo immer näher an sie ran und sie ihre Gefühle zeigt. Ich finde, dann kann sie sich auf jeden Fall qualifizieren und dann ist vielleicht auch im Finale mehr drin. Auf der anderen Seite, falls sie es nicht so macht, glaube ich oder bin ich der Meinung, dass das tatsächlich nichts wird, weil der Song alleine reicht meiner Meinung nach nicht, um sich da zu qualifizieren. Ja, das ist ja eine sehr reduzierte Nummer und genau. Da gebe ich Dennis recht, das wird, glaube ich, so ein Drahtseilakt sein, das so wie in dieser Studioversion auch gesanglich so hinzukriegen. Genau. Das ist ja schon sehr leise, zerbrechlich und da wirklich, und da ist auch jeder Ton sehr genau gesetzt. Und wenn da so ein paar Töne irgendwie schon schief gehen, dann kann irgendwie schon der Song wirklich davon kaputt gehen. Ja. Ich vermute eher, so wie man auch so andere Clips von ihr kennt, dass sie, glaube ich, eher was mit Tänzern, glaube ich, machen wird. Ich glaube, das wird eher, glaube ich, so ein Ding, glaube ich, sein. Lassen wir uns mal überraschen. Ich habe, wie gesagt, auch mir auch Sachen von ihr angehört und habe ich so gedacht, doch, super, da haben sie sich wirklich auch Gedanken gemacht und haben auch eine Künstlerin, glaube ich, genommen, die auch weiß, was sie da künstlerisch irgendwie möchte. Ich bin sehr gespannt. Ich drücke da ganz fest die Daumen, dass das wirklich auch stimmlich oder dass es sogar noch geiler wird, als man sich jetzt irgendwie vorstellt. Ja. Manchmal ist es ja so, ne? Ja, manchmal wird man auch sehr positiv überrascht. Das ist schon was ganz Besonderes. Ich glaube eher, das wird sie vielleicht stimmlich so nicht hinkriegen. es ist ein verdammt anspruchsvoller Song. Mhm. So wie beispielsweise jetzt Sister, man kann davon halten, was man will, aber es ist auch gesanglich gesehen ein sehr, sehr anspruchsvoller Song und sehr schwierig zu singen. Gerade auch, wenn man das quasi als Duo singt. Was ich bei Penna interessant fand, sie wurde ja tatsächlich erst quasi abgelehnt mit ihrem ersten Song oder wie das war. Und als sie dann aber ihr neues Album dann wiederum dahin geschickt hat, dann haben die ja dann Limits tatsächlich ausgesucht, weil sie davon dann doch sehr überzeugt waren. Aber es ist wirklich ein sehr anspruchsvoller Song. Und wenn sie nicht, also ich sag mal, zu 100% perfekt singen, zählt halt auch dieses emotionale Singen. So wie Michael Schulte nicht jeden Ton perfekt getroffen hat letztes Jahr, weil es aber auch einfach gepasst hat zu der Stimmung und zu dem Text und zu den Gefühlen, denke ich schon, dass da durchaus ein oder zwei Fehler sogar eher passend wären. Aber wie gesagt, es ist ein sehr anspruchsvoller Song und sie muss ihn gesanglich wirklich gut meistern können, damit er dann eben sich auch überträgt. Und dann gehen wir zu den Nachbarn, ne? In die Schweiz, zu den Alpen. Oder wir sind in den Alpen gewesen, aber wir gehen nochmal in die Alpen. Eine Fachjury aus 20 Personen und ein 100-köpfiges Panel haben entschieden. Das klingt nach dem deutschen Auswahlverfahren für den deutschen Vorentscheid. Aber es handelt sich um die Schweiz. Tatsächlich hat die Beratungsfirma Simon Kucher auch die Schweizer beim Auswahlverfahren unterstützt. Aber ansonsten fand alles intern ohne Vorentscheid statt. Jetzt hat man sich für Luca Haney entschieden, der auch hierzulande als Sieger von DSDS 2012 bekannt wurde. Er wurde schon lange als Schweizer Vertreter gehandelt und jetzt wurde es Realität. Sein Song heißt She Got Me. Oder besser gesagt Dirty Dancing. Genau. Also, ja, genau. Stimmt. Ich finde, das, was im deutschen Vorentscheid vom Prozess her mit dem Panel und so weiter schiefgegangen ist, ist bei der Schweiz definitiv gut gelaufen. Ich habe ja eben schon gesagt, dass es mit einer meiner Favoriten aktuell ist. Und ich denke auch wirklich, dass es ein guter Auftritt wird. Ich finde, es ist ein Song, der natürlich jetzt nicht mega außergewöhnlich ist, im Sinne von, dass man sowas Elektronisches schon oft gehört hat, beispielsweise Melodiefestivalen, da ist jeder dritte Song ungefähr so. Trotzdem finde ich, dass der Song ziemlich gut ist. Luca Haney ist jemand, der wahrscheinlich ziemlich gut performen kann. Man sieht in dem Musikvideo, ja, dass er tanzen kann. Hat ja auch in einem Interview schon gesagt, dass er auch wahrscheinlich tanzen wird auf der Bühne, in welchem Ausmaß auch immer. Und ich denke, mit dem richtigen Staging wird das schon was Gutes bei der Schweiz dieses Jahr. Ja, das glaube ich auch. Ich finde ihn richtig, richtig gut. Man muss ja dazu sagen, Sisters ist ja auch aus dem Songwriting, also wurde da auch eingereicht. Das war ja eigentlich für die Schweiz gedacht, nicht für Deutschland. Und ich finde den, auch wenn das aus der gleichen Feder ist, um einiges besser. Meinst du den deutschen Song? Ich weiß nicht warum, aber ich finde ihn richtig gut und wir wissen ja alle, dass Luca auch live singen kann. Er kann das. Da mache ich mir wenig Sorgen. Nur, ob er das mit dem Tänzerischen hinbekommt, das werden wir sehen, aber ich bin echt gespannt und ich denke auch, dass sie ins Finale kommen werden damit. Wehe nicht. Also wenn dieser Song nicht ins Finale kommt, dann weiß ich auch nicht. Also richtig, richtig gut. Endlich mal ein richtig guter schweizerischer Beitrag, den wir seit Jahren nicht so gut hatten. Und die haben richtig entschieden, ihren Vorentscheid, ihre große Entscheidungsshow abzuschaffen und das intern auszuwählen. Also ich bin gespannt, wie weit sie kommen. Ich hoffe, sie kommen weiter mit. Ja, also ich hatte auch das Gefühl, die Laurel Barker, die ja auch England und Deutschland eben geschrieben hat, die hat sich ihren besten Song dieses Jahr auf jeden Fall für die Schweiz aufgehoben. Ich bin ja grundsätzlich auch ein, ich mag Laurel Barker, ich mag ihre Songs grundsätzlich. Im Melodiefestivalen beispielsweise mit All the Feels von Renaida oder eben auch von England letztes Jahr, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Song hieß. Das waren schon echt gute Songs und da fand ich es halt eben enttäuschend, dass eben der deutsche und der englische Song leider dann doch irgendwie anders waren, aber Schweiz hat auf jeden Fall einen sehr guten Song gewählt und ich fand Sips letztes Jahr ja beispielsweise schon vom Song her sehr gut, auch was sie da vom Staging her gemacht haben, da war meiner Meinung nach halt das Hauptproblem, dass die Kameraführungen nicht schnell genug waren für den Song, sodass man einfach dieses Feeling von dieser Schnelligkeit nicht hatte. Wenn sie das jetzt dieses Jahr besser machen, dann sehe ich die Schweiz aktuell auf jeden Fall mindestens auf der linken Hälfte im Finale. Also auf jeden Fall muss man sagen, dass die Schweiz mal endlich mal einen Song schickt, der wirklich auch das Prädikat auch verdient. Also letztes Jahr, gut, Sips fand ich auch irgendwie ganz gut, aber sonst kam ja auch aus der Schweiz immer ganz schlimme Sachen, dass man sich da auch so wirklich nicht mit identifizieren konnte. Ich habe nur so ein bisschen das Problem bei Luca Heni, gerade auch bei diesem Clip. Ich nehme ihm irgendwie dieses Macho-hafte jetzt da auch nicht so ganz so ab. Also dafür ist er mir eigentlich noch ein bisschen zu jung, dass er da jetzt irgendwie so, ich kann hier jede Frau kriegen und so. Also das ist mir jetzt noch nicht so überzeugend. Und das kommt jetzt tatsächlich ein bisschen auf dieses Staging irgendwie drauf an, was er da jetzt genau macht, ob er da wirklich eine astreine Tanzchoreografie hinlegt, wo man sagt, boah, geile Show. Also jedenfalls, der Song hat jetzt für mich schon mal gutes Potenzial, wirklich da auch ganz vorne mitzuspielen. Und das wird jedenfalls spannend, ob die Schweiz es wirklich dann ins Finale auch schaffen wird. Ne? Ich gönne es der Schweiz auf jeden Fall. Mhm. Also mit diesem, also Sips war ja schon relativ beliebt in der Fanbubble, ist ja auch, glaube ich, im Halbfinale trotz der Nicht-Qualifizierung, glaube ich, relativ weit oben gewesen. Ich glaube, Platz 11 oder 12 hat es ja sogar erreicht, was für die Schweizer schon mal ganz gut ist. Aber ich sag mal, dieses Jahr, man merkt einfach, dass da zum einen die Schweiz hintersteht und eben auch international echt viele Leute. Ich sag mal, das, was letztes Jahr Fuego war, ist dieses Jahr für mich die Schweiz. Man hatte den Song, also beziehungsweise ich hatte den Song Fuego auch tatsächlich gar nicht so sehr auf dem Schirm. Da hat das Staging aber ja nun mal dafür gesorgt, dass es dann doch so erfolgreich wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei der Schweiz eben ein ähnliches Phänomen sein wird. Gut, und dann sind wir schon fast am Ende mit unserer kleinen Fahrt durch Europa. Und wir gehen noch mal nach Schweden. Da gab es ja gestern am 9. März die Entscheidung. Wochenlange Vorrunden bis jetzt in das Stockholmer Finale. Wir reden vom Melodiefestival. Gewonnen hat der 36-jährige John Lundvik, der ursprünglich in London geboren und bei seiner Geburt von einem schwedischen Paar adoptiert wurde. Er wuchs zunächst bis zu seinem 6. Lebensjahr in London auf. Er und seine Adoptiveltern zogen dann ins schwedische Växjö. Seine musikalische Karriere startete er 2010. Er ist aber auch Komponist. So wird er einmal Schweden als Sänger vertreten und andererseits als Songwriter für Großbritannien, denn er hat den Song von Michael Rice, Bigger Than Us, mitgeschrieben. Da haben wir jetzt wahrscheinlich eine ganze Reihe zu besprechen, denn das Melodiefestival gehört ja tatsächlich zu der Mutter aller Vorentscheide beim ESC-Auswahl. Oh. Oh. Ein Song, der gar nicht geht. Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Also es ist ein belangloser DSDS-Gewinnersong. Ich finde, Schweden hat ein sehr, sehr, sehr, sehr großes Musikproblem. Viele Songs habe ich irgendwo schon mal gehört, liefen irgendwo schon mal im Radio, haben ähnlich geklungen und die Show ist super mega gut. Ich liebe das Melodiefestival, ich finde den Witz gut, ich finde die ganzen Intervall-Acts gut, die ganzen Songs, die dafür auch geschrieben werden, extra für diese Intervall-Acts, aber die Songauswahl ist sehr, sehr, sehr, sehr problematisch. Es gibt in Schweden, ich habe ja lange Zeit eine skandinavische Rock- und Popmusik-Sendung gemacht, wo ich auch schwedische Songs beziehungsweise schwedische Künstler vorgestellt habe. Da gibt es so viele geile Sachen. Warum kommt das verdammt nochmal in diesem Melodiefestival nicht vor? Es gibt da echt gute Sachen. Und das ist Massenware, was jetzt da von John Lundvik kommt. Also es ist nichts, wo ich sage, das nimmt mich mit. Und ich erwarte, und es ist leider so, ähnlich wie letztes Jahr, den Ingrosso-Effekt, weil ich glaube, beim Publikum wird das nicht so gut ankommen. Bei der Jury definitiv, er kann mega gut singen, aber das ist irgendwie, das hat irgendwie keine Seele, dieser Song. Er hat keine Seele, es ist einfach runtergesungen, so. Es ist sehr, sehr, sehr, ja, 2004, sag ich mal, sehr 2004. Anders kann ich es nicht nennen. Also ich sag mal, dass bei Melodiefestivalen hauptsächlich Massenware angeboten wird, das ist ja jetzt, sag ich mal, in den letzten Jahren nichts Neues. ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber wenn wir jetzt erstmal beim Song bleiben, es war auch absolut nicht mein Favorit. Es ist aber ja, was ich nicht nachvollziehen kann, mit der offensichtlichste Gewinner seit Jahren gewesen. Das sagen zumindest viele andere. Wie gesagt, ich verstehe nicht ganz, warum. Ich habe den Song jetzt auch nie so richtig gefühlt. Es war meiner Meinung nach schon einer der besseren Songs. Aber ich glaube nicht, dass das so floppen wird wie Benjamin Ingrosso, weil was diesen Song meiner Meinung nach so sympathisch macht, ist einmal der Gospelchor und dass der Typ auf der Bühne Spaß hat. Benjamin Ingrosso war sehr, sehr eingebildet. Es war sehr strikt, wie er sich bewegen muss. Und auch das mit seiner Lederjacke war irgendwie ein bisschen komisch, ob der jetzt fähig war, die zu tragen oder nicht. Und keine Ahnung. aber der macht einen Eindruck auf der Bühne, der John, dass er Spaß auf der Bühne hat. Und der hat auch Spaß mit diesem Gospelchor. Und ich glaube, das sind Sympathiepunkte bei ihm, die gerade beim Televote wesentlich besser ankommen werden als letztes Jahr. Was ich interessant finde, dass ja bei dem Auftritt 8 Leute insgesamt entweder auf der Bühne oder hinter der Bühne waren, die halt eben performt bzw. gesungen haben. Beim ESC sind ja maximal 6 Leute auf der Bühne erlaubt. Und er darf, so wie es aussieht, wohl diese Lichter, die er über sich hat, wohl nicht zum ESC mitnehmen. Blöderweise ist die Deadline für das Staging heute. Das heißt, man weiß einfach absolut gar nicht, was sie jetzt beim ESC anbieten werden und ob es zum Unterschied von den letzten Jahren mal was anderes ist als von Melodiefestivalen. Da bin ich sehr gespannt, wie Schweden sich da rausretten will. Aber generell zum Song zurück, denke ich schon, dass er tatsächlich relativ gut ankommt, eben aus der Sympathie her. Okay. Wie siehst du das, Sascha? Also hast du auch eine Meinung zu unserem tollen Song? Ja, also mir ist er jetzt auch nicht sonderlich aufgefallen. Ich finde halt auch, hat auch eine sympathische Ausstrahlung, aber es ist eben halt, das, was man aus Schweden eben halt dann auch erwartet, ne? Also es ist halt eine gute Show und wenn wir jetzt nochmal aufs Melodiefestival da auch nochmal gehen, also gestern habe ich mich auch tatsächlich bei dem Finale, ich habe tatsächlich die Vorrunden jetzt gar nicht so verfolgt. Ich habe, glaube ich, irgendwie die erste Vorrunde irgendwie gesehen und dann habe ich ja sehr viele Vorentscheide, zumindest aus den Augenwinkeln, also teilweise auch parallel geguckt und habe dann eher dann gesagt, okay, das war ja schon abzusehen, dass halt das große Finale vom Melodiefestivalen dann irgendwie ganz alleinstehend irgendwie am 9. März stattfindet, ohne dass da irgendwelche anderen Vorentscheide nebenbei auch noch laufen. Und da habe ich mich eigentlich von dieser sehr kurzweiligen Show sehr gut unterhalten gefunden. Ja. Und es war so teilweise, der Player war ja angelegt auf 2:30 und hatte mich dann gewundert, oh, da sind ja jetzt noch 30 Minuten, machen die jetzt noch irgendwie so ein Superfinale, wie es in manchen anderen Ländern irgendwie halt ist. Da ging es eigentlich auch relativ schnell zur Sache. Und sie haben halt auch immer das Modernste vom Modernsten. Es ist irgendwie sehr moderne Unterhaltung und selbst die Sketche oder so sind jetzt auch nicht jetzt so wahnsinnig peinlich, sondern es ist wirklich immer gerade richtig. Selbst Linda Woodruff war dann wieder sehr lustig. Das war auch alles sehr, sehr, sehr, sehr gut und und die Line-Up an sich fand ich jetzt auch schon sehr, sehr vielfältig. Sind auch tatsächlich auch eher Leute dann, also ich sag mal, Anna Bergendahl wollte es ja nochmal probieren und die ist ja wirklich richtig abgeschmiert. Also wahrscheinlich will Schweden sie nicht noch einmal irgendwo beim ESC sehen. Vielleicht haben sie noch irgendwie eine Rechnung mit ihr offen. Nein, du hast das Finale nie erreicht und deswegen lassen wir dich nicht weiterkommen. Ich weiß es nicht. Aber es ist halt jetzt nicht, John ist jetzt nicht unbedingt in meiner absoluten Optik, wo ich jetzt sagen würde, ja, geil, wieder schwedische Unterhaltung. Also, weil man halt auch über das ganze ESC-Land auch so viele schwedische Kompositionen schon hört. Und da ist es dann natürlich auch dann aus dem eigenen Land oder aus Schweden selber dann auch nichts mehr Besonderes, dass man dann irgendwie sagt, ah ja, super, das höre ich mir an, da rufe ich für an. Also, das glaube ich, wird schwer werden. Ja, also ich sag mal, Schweden ist ja mittlerweile nun mal sehr umstritten beim ESC. Und es gab ja auch ein Interview mit Christa Björkman, wo er eben auf diesen Swedish Hate angesprochen wurde, wo er ja auch ganz genau wusste, was damit gemeint ist. Einfach, da bin ich mit seiner Erklärung auch auf einer Wellenlänge. Er sagte, wenn ein Land lange Erfolg hat, hintereinander oder am Stück beim ESC, ist es einfach ein Land, was man irgendwann satt hat. Und das genauso ist es bei mir jetzt bei Schweden auch. Dadurch, dass sie in den letzten Jahren immer so gut abschneiden, erwartet man also dann ist das Mindestmaß vom Lied her eben genau sowas, was jetzt dieses Jahr wieder hingeschickt wird. Obwohl so ein Lied vielleicht aus einem anderen Land plötzlich einer der Mitfavoriten sein könnte. Aber ich sag mal, dadurch, dass man das einfach bei Schweden erwartet, ist es einfach wirklich nichts Besonderes. Und es ist eben diese Massenware, die einfach auch einfach aus Schweden kommt. Die Show an sich fand ich auch gut, da bin ich komplett bei euch. Schweden hat es einfach drauf, dieses Mittelmaß aus sich ernst nehmen und sich eben nicht ernst nehmen, hat es perfekt drauf. Hat man ja auch aus den beiden Song Contests aus den letzten Jahren ja auch gut gesehen. Von der Qualität her fand ich den 2016er ja auch immer noch am besten von der Moderation her. Aber ja, also ich sag mal, ich war relativ froh, dass Bulgarien jetzt als das neue Schweden galt, aber die sind ja dieses Jahr leider jetzt gar nicht dabei. So, deswegen, ich bin froh, wenn ein anderes Land dominiert bei Schweden, auch wenn ich Schweden dankbar für die Gags bin und alles Mögliche und für die Qualität, dass sie eben trotzdem eigentlich immer gut abliefern. Ja, ja, es ist so ein bisschen schon Jammern auf hohem Niveau. Ja, auf jeden Fall. Schweden ist, glaube ich, im ESC-Land auch so ein bisschen so das Bayern München, ne? Im Eurovisionsland. Ja, so kann man es nennen, so, ja. Die machen halt vieles auch richtig. Da muss man natürlich auch mal. Und habe ich gestern noch so gedacht, ja, das war ja eine riesige, diese Friends Arena, da passen ja auch eine ganze Menge Leute rein. Oh, ja. Und ich glaube, so die Mentalität der Schweden ist auch, glaube ich, eher als hier in Deutschland, selbst wenn sie dann nicht so gut abschneiden, dann sagen sie, ja, wir fanden es aber trotzdem geil. Also das sieht man ja auch immer wieder, dass das Teilnehmer auch mehrfach irgendwie versuchen anzutreten. Hatten wir ja auch in diesem Jahr auch wieder so einige Kandidaten, auch im Finale, die das schon ein paar Mal probiert haben. Also man ist sich da auch jetzt nicht zu schade und fühlt sich nicht verbrannt, wie jetzt zum Beispiel beim deutschen Vorentscheid und würde dann nie wieder irgendwie halt für sowas antreten. Und das ist natürlich, muss man dann ernsthafterweise, das ist halt auch so wieder unter dem Motto, Neid muss man sich auch erarbeiten. Und das haben sie sich, glaube ich, auch in den letzten Jahren ganz gut dann auch erarbeitet. Und der Vorteil ist natürlich auch immer, wenn ESC in Schweden stattfindet, der ist halt auch mega gut organisiert, ne? Also da braucht man gar nicht so viel Angst darum zu haben. Die machen das auch so, wie finden sie die richtige Halle und die richtige Stadt und so weiter. Das läuft halt auch alles sehr, sehr routiniert, wo andere Länder dann wirklich auch ziemliche Probleme irgendwie damit haben. Aber es ist halt dann auch so für jemanden wie mich, der auch irgendwie des Öfteren zum ESC fährt, irgendwie, dass man so denkt, oh nee, ich will nicht schon wieder nach Schweden fahren. Das ist halt dann irgendwie auch so, ne? Ja. Ja, auf jeden Fall. Nee, und was, also ich sag mal, es spricht ja einfach auch für Schweden, dass Melodiefestivalen aus dem ganzen Land her die größte Musikveranstaltung ist. So, ja, das spricht ist die Musik ja schon. Ja. Das spricht ja schon für die Qualität, die Schweden abliefert und dass die einfach alle auch Bock drauf haben. Und ich sag mal, so ein Benjamin Ingrosso, der ja gestern Abend dann auch zusammen mit dem Felix Sandmann, mit dem Zweitplatzierten aus letztem Jahr, ja auch zusammen dann aufgetreten ist, daran merkt man einfach, obwohl Benjamin vom Televort her mit einer der schlechtesten waren, die Leute stehen trotzdem alle hinter ihm und die finden trotzdem alle super. Und die haben ja auch in ihrem Land trotzdem mega Erfolg von den Songs her. So, genau. Und da merkt man einfach, die Mentalität, die ist einfach super. Ist einfach so. Ja. Kriegt man im Deutschland aber nicht hin. Will ich auch gar nicht haben, ehrlich gesagt. Also ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein bisschen die Mentalität. Also bis man irgendwie, wie jetzt zum Beispiel beim Sieg von Lena, da wirklich dann wirklich aus dem Häuschen ist, das dauert dann schon, bis der Deutsche sich dann da auch zu bekennt. Ja. So, und das Gerede ging ja schon wieder los, als dann im darauffolgenden Jahr, als es dann hieß, ja, Lena kriegt eine eigene Show und dann sollen halt die Zuschauer entscheiden, mit welchem Song. Da war ja auch schon gleich wieder Diskussion und ist das in Ordnung und so weiter. Naja, genau. Statt es dann auch mal so hinzunehmen und es dann auch irgendwie so ein bisschen abzufeiern, dass es jemand mal geschafft hat, nach 28 Jahren mal wieder den ESC nach Deutschland zu holen. Auf jeden und das Fall. Geht halt den Deutschen völlig ab und deswegen, das bedarf natürlich auch, ich meine, das Melodiefestival hat ja auch eine lange Tradition und die konnten darauf natürlich auch aufbauen, dass das so jetzt auch diesen Ruf hat, den es heute irgendwie halt auch hat und auch Christa Björkmann hat da auch einiges dafür getan, dass das irgendwie wirklich auch diesen Stellenwert auch in dem Land hat, aber das ist natürlich, so gerecht muss man natürlich dann auch sein, dass man sagt, ja, die wissen aber auch, wie es geht, also das eben, ist halt so, auch wenn einem die Musik dann mitunter manchmal nicht gefällt, ne? Eben, die haben sich auf jeden Fall mega verdient und ich sag mal, ich finde auch tatsächlich, dass das Vorentscheidskonzept von 2011 von uns fand ich eigentlich auch tatsächlich ziemlich gut. Also jetzt nicht mal von den Songs an sich, sondern einfach von der Idee her, dass man einen in irgendeiner Hinsicht erfolgreichen Künstler dahinstellt und dann eben so viele Songs anbietet. Das fand ich schon eigentlich ziemlich gut und das würde ich mir auch tatsächlich irgendwann mal wieder wünschen, insofern der Künstler dementsprechend auch ein vernünftiger ist. Ja. Also ich sag mal, das Konzept her finde ich auf jeden Fall besser als alle deutschen Vorentscheide 2013 bis 2017 so ungefähr. Ja, stimmt, es waren sehr, sehr gute Songs dabei. Also da gab es mehrere, die, wo ich gesagt hätte, ja, das wäre interessant gewesen so, ne? Also, ja, das war ja so geplant, als sie Xavier Naidoo nominiert hatten. Da sollte ja auch so eine Show irgendwie stattfinden. Das hätte auch diesen Stellenwert gehabt, dass man da eben halt auch einen Künstler hat, der da auch so ein gewisses Standing hat. Hat er dann natürlich wiederum nicht gehabt durch seine Äußerungen. Ja. Aber das ist dann leider so ein bisschen jäh gestoppt worden. Ne? Da wollte man so ein bisschen an dieses Ding von 2011 anknüpfen. Aber das ist halt jetzt natürlich durch diesen Eklat auch so ein bisschen verbrannt für die nächsten Jahre. Ne? Das ist dann leider so. Also ich sag mal, wie gesagt, klar, Xavier Naidoo hat Erfolg in Deutschland, aber ist auch eben sehr umstritten. Und ich finde, gerade für so ein Konzept darf es kein Künstler sein, der so umstritten ist. Es muss ein Künstler sein, der Erfolg hat, wie Lena da halt auch, beziehungsweise ja auch immer noch. Ich hätte jetzt zwar kein Beispiel, aber ich sag mal, so eine Ivy Kwainu, oder Sarah, ja, aber ich sag mal, Ivy Kwainu war ja letztes Jahr, als die Künstler bekannt gegeben worden sind für den Vorentscheid, war ja vor den Songs die Favoritin, so. Also alle wollten, dass Ivy Kwainu fährt. Und mit ihr hätte man sowas auch machen können, weil bei ihr wusste man, sie hat gute Lieder gehabt, auch wenn es schon was länger her ist. Sie kann super toll singen, sie hat eine super Ausstrahlung und bei ihr wäre es ein perfektes Konzept gewesen und da wäre es auch sicher aufgegangen. Auch wenn ich froh bin, dass Michael Schulte dann tatsächlich angetreten ist. Aber so eine Ivy ist so für mich so ein perfektes Beispiel dafür, dass so ein Konzept funktionieren könnte. Ja, was haben wir denn sonst noch so zu bieten, lieber Sascha? Ich hätte jetzt noch drei Sachen. Vielleicht habt ihr ja auch noch was. Ich kann ja mal mit einer Sache anfangen, was ganz interessant war. Bei Eurovision.de hat die Autorin Thalia Großmann über die Vorbereitung in Tel Aviv gesprochen. Den Artikel selber, den setzen wir euch noch in die Shownotes. Mir sind da jetzt zwei Sachen, gerade für die Leute, die jetzt dort auch hinfahren werden. Es gab ja riesige Diskussionen auch um die Ticketpreise. Es wird also auch wieder ein Eurovision Village irgendwie geben, diesmal im Charles-Clore-Park. Das ist etwas weiter nördlich an der Küste in Tel Aviv. Da wird es unter anderem Public Viewing geben, der drei Live-Shows. Da kann man dann hingehen, beziehungsweise auch diverse Auftritte von ESC-Künstlern aus dem aktuellen Jahrgang und auch diverse andere Künstler. Und zum anderen, weil man mir auch schon sagte, dass es ein bisschen schwierig werden wird, sich dort so mit dem Bus irgendwie halt fortzubewegen, weil das halt alles in Hebräisch ist und auch die Busfahrer nicht unbedingt Englisch können. Soll es wohl so, wollen es die Behörden wohl gerade ein bisschen planen, soll es wohl einen kostenlosen Shuttle zu den bekanntesten Punkten irgendwie halt geben, also so Halle und Eurovision Village und so weiter und wahrscheinlich irgendwie zentrale Punkte von irgendwelchen Hotels und da sind wir mal gespannt, ob es da eine Möglichkeit gibt. Ansonsten habe ich mir schon sagen lassen, Taxifahren soll relativ günstig sein, da kann man sich auch ganz gut mit fortbewegen oder es gibt halt auch solche Elektrobikes, die man da so ähnlich wie man das hier auch so kennt, wo man dann stundenweise oder so ein Fahrrad mieten kann und dann an entsprechenden Stationen halt wieder dann auch da lassen kann. Und ja, und da gibt es halt einen Artikel von eurovision.de, den tun wir euch dann auch in die Shownotes. Ist wahrscheinlich für die Leute interessant, die da auch dorthin fahren. Ja, dann gab es ja am 28.02. die Tickets, die erste Runde, und man konnte jetzt Tickets kaufen. Da gab es auch einen SZ-Bericht unter anderem, den setzen wir euch auch in die Shownotes, dass die Polizei jetzt gerade ermittelt wegen Unregelmäßigkeiten beim Ticketverkauf. Es soll wohl irgendwie Tickets im großen Stile gekauft worden sein und teuer weiterverkauft, wobei das Wort teuer in dem Sinne, frage ich mich, wie teuer sie es eigentlich noch machen wollen. Das ist dann auch, aber ich habe jetzt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob du, Julian, da irgendwas gehört hast, dann. Das war, glaube ich, am 1. März oder so kam da, glaube ich, Artikel letzten Montag war das, glaube ich, am 4. Und dann war aber auch schon wieder gleich Ruhe. Also man hört da jetzt im Moment auch gar nicht so was über die Unregelmäßigkeiten. Hast du da andere Informationen? Tatsächlich nicht. Also ich bin da tatsächlich auf demselben Stand wie du auch. Also ich weiß nicht, ob es tatsächlich ein Artikel bei Viviblogs darüber gibt, einen neuen, auch wenn das jetzt ein bisschen blöd klingt, aber es sind einfach zu viele, als dass ich da auch alles durchlesen kann. Mm-hmm. Aber ich hab auf jeden Fall nichts gehört. Ich weiß nicht, ob es da irgendwas Neues gibt. Also ich bin da gestern nochmal drauf gegangen. Man kommt jetzt auch tatsächlich nicht an die Karten ran. Also das müssen sie wohl wahrscheinlich abgesperrt haben, aber es wird wohl wahrscheinlich auch noch so ein, zwei Wellen geben, wie man das ja sonst auch irgendwie halt macht. Ja. Also die Tickets sind ja dieses Jahr sehr, sehr spät irgendwie rausgekommen. Also meistens geht es ja schon Ende Dezember oder spätestens im Januar irgendwie los, und man wurde jetzt irgendwie von Woche zu Woche auch weiter vertröstet, und jetzt ging es dann endlich dann am 28.02. irgendwie halt los. Wir haben ja da schon in der letzten Folge da auch über die überhöhten Preise auch irgendwie gesprochen. Also das ist halt dann schon für sehr betuchte Fans dann irgendwie auch gedacht. Ne? Man muss ja nun mal auch beachten, dass das Land ja auch nicht den ESC mehr oder weniger sponsort oder einen Hauptpreis dafür abdeckt, sodass sie sich ja gefühlt jeden möglichen Sponsor suchen mussten, um da irgendwie an Geld zu kommen. Und das ist ja unter anderem auch ein Grund dafür, weshalb die Tickets leider so teuer sein müssen. Das wird sich auch sicherlich nicht jeder leisten können, aber ich sag mal, für mich persönlich, auch wenn es vielleicht ein bisschen, wenn ich mir das mir so ein bisschen einrede, spricht der Preis auch für mich so ein bisschen schon für eine gute Show. Also ich bin wirklich sehr sicher, dass sich das Geld lohnen wird für die, die es sich leisten können. Für die, die es sich nicht leisten können, unter anderem halt ich, ist es natürlich schade. Aber ich sag mal, ja, also ich kann verstehen, dass die so teuer sind, auf jeden Fall. Na, ich habe schon überlegt, vielleicht fließt da auch tatsächlich ein bisschen auch noch Kohle rein, weil das wahrscheinlich auch über erhöhte Sicherheitsbedingungen ja auch dann stattfinden muss. Und Israel ist ja nun auch jetzt nicht gerade, sagen wir mal so, Kopenhagen oder so, wo dann sicherlich auch Sicherheit im Hintergrund auch geboten wird, aber Israel ist dann ja nochmal irgendwie eine höhere Nummer. Aber es ist halt schon, also auch als Deutscher, aber ich sag mal ein Bulgare oder keine Ahnung, wo dann auch das Lohngefälle nochmal sehr viel niedriger ist, die werden sich das natürlich tatsächlich überhaupt nicht leisten können. Nee, absolut nicht. Also ich glaube, sie werden das so ein bisschen auswetzen, indem sie da halt wahrscheinlich wirklich die Massen zum Public Viewing dann lotsen. Und dann wird wahrscheinlich dann auch so ein bisschen so die schlechte Laune da auch verstummen, wahrscheinlich in dem Bereich. Ne? Ja, man muss ja auch immer noch beachten, auch wenn es ein schlechter bzw. kleiner Trost ist, der ESC ist nun mal immer noch ein Fernsehevent. Und ich meine, ich war zwar noch nie bei einem Finale dabei, anders als du, Sascha. Dementsprechend kann ich das vielleicht nicht hundertprozentig so nachvollziehen. Aber wenn man von der Stimmung absieht und dass es bestimmt mega Spaß macht, auch vor Ort zu sein, die Show an sich stelle ich mir im Fernsehen dann doch wahrscheinlich etwas spannender vor, als dann vor Ort einfach durch die Postcards, und weil man eben ja sich in dem Sinne so ein bisschen verzaubern lässt, dadurch, dass man nicht weiß, wie die Stagings ab- und aufgebaut werden etc. Also ich sag mal, klar, vor Ort wird es eine mega Stimmung wahrscheinlich sein, und es wird auch so viel Spaß machen wie sonst selten. Aber an sich ist es ja zum Glück immerhin immer noch eine Fernsehshow, sodass man auf jeden Fall keine Angst haben muss, dass die Show an sich schlecht wird oder dass man eben keinen Spaß während der Sendung hat. Ja, das ist, glaube ich, also ich würde mal sagen, das eine ist mit dem anderen, glaube ich, nicht zu vergleichen. Also es ist natürlich schon oder spannend. So. Es gibt natürlich schon tatsächlich so manche, auch wenn ich das jetzt im Moment in den Clips irgendwie so sehe, bei manchen denke ich auch so, oh, da bin ich mal gespannt, wie die das aufbauen. Also selbst schon alleine, wenn die Sisters diesen großen Drehteller mitnehmen, irgendwie, wie man den schnell irgendwie auf die Bühne bekommt. Also die Postkarten gehen ja irgendwie meist nur so um die 30 Sekunden oder so. Oder auch damals die Aufbauten bei Dami Im, da waren ja noch während der Performance irgendwie einige Stagehands dann auf der Bühne, die man da auch gar nicht gesehen hat, und da wurden riesige Kulissen irgendwie rumgeschoben, ohne dass man das irgendwie halt mitgekriegt hat, und es ist halt schon die Stimmung, und wenn halt dann die Eurovisionshymne ertönt irgendwie und man weiß, jetzt gucken die über 200 oder fast 200 Millionen Zuschauer gucken da jetzt gerade dann auf die Halle, wo du jetzt mittendrin bist, das ist schon was. Bisher war es halt immer so, dass gerade wenn man so aus dem Fanclub an Tickets kommt, das belief sich dann für diese sechs Shows, die man da irgendwie besuchen kann, auf so rund 300 bis 400 Euro, und jetzt wird irgendwie so tatsächlich da so das Doppelte aufgerufen, das ist natürlich schon eine Hausnummer, und das ist tatsächlich, ich habe nur so ein bisschen Sorge, dass sich das dann fortführt so bei nächsten ESCs, dass sie dann sagen, ach, dann können wir ja trotzdem mal dann für so ein Paket 600 Euro nehmen oder so. Das wäre natürlich eine Entwicklung, die ich auch nicht so gut finden würde. Also da müssen sich dann tatsächlich Sender und Regierungen dann irgendwie auch ein bisschen kurzschließen und da auch beide Seiten da tatsächlich auch monetär was dazugeben, damit das wirklich auch eine gute Show irgendwie. Also so eine Show muss ja nicht 100 Millionen kosten, so rund 30 Millionen kostet ja so ein ESC immer mal so, manchmal kriegen sie es auch für 20 Millionen hin, aber das müsste ja eigentlich dann immer aufzutreiben sein, ne? Ja, vor allem muss man ja auch bedenken, dass die Halle ja auch sehr klein ist in Israel und das ja nun mal auch, oder darunter ja auch die Preise leiden. Ja, ja. Ich sag mal, wenn das jetzt so ein Schweden beispielsweise ist, wo ja, glaube ich, mehr reingepasst haben 2016, ich weiß jetzt nicht wie viele. Ich glaube so halt 14 oder 16.000, glaube ich. Richtig, ne? Das ist so, ja über das Doppelte, glaube ich, von der jetzigen Halle. So, wenn das dann auch wieder der Fall ist, da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass, falls sie wirklich solche Preise machen, dass sie dann die Hallen niemals ausverkauft bekommen. Niemals. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, es war ja selbst in Lissabon war es ja auch so, dass im Grunde bei jeder Show, selbst bei der Live-Show nachher, wirklich auch Plätze leer geblieben sind, ne? Also obwohl das angeblich ja auch ausverkauft war. Also das ist irgendwie sehr, sehr seltsam, und das ist natürlich dann tatsächlich irgendwie auch schade, ne? Eben, und ich denke, dass allein aus diesem Grund die Nachfolger jetzt sicher nicht bei den Preisen bleiben werden, die wir jetzt aktuell haben, einfach weil die natürlich auch wollen, dass eine Halle voll ist, weil es im Fernsehen auch einfach doof aussieht, wenn da die Hälfte der Halle einfach leer aussieht. Also ne, da bin ich mir ziemlich sicher, dass sie das dann nicht so machen, wie es jetzt aktuell leider sein muss. Ja. Genau. Okay. Ja. Ja, dann habe ich hier noch wir haben einen neuen Podcast, nämlich im ESC-Land. Diesmal kommt er aus Österreich und nennt sich Merci Cherie, der Eurovisions-Podcast, wird von Marco Schreuder und Alkis Vlasakis gemacht. Sorry, wenn ich den Namen jetzt falsch ausgesprochen habe. Und den Podcast können wir eigentlich wärmstens empfehlen. Da gibt es jetzt mittlerweile schon die zweite oder sogar auch schon dritte Folge. Die erste Folge kann man ganz gut verfolgen. Dort war der Eberhard Forcher, der ist dort Scout beim ORF und ist unter anderem da auch für die Auswahl der Künstler irgendwie zuständig. Und der hat mal sehr intensiv erzählt, wie dort so die Arbeit vonstatten geht, wie sie sich praktisch dann auch mit den Künstlern unterhalten und versuchen, da irgendwie eine Linie zu finden und rauszufinden, wer könnte denn für Österreich dann auch antreten. Hat das auch so entlang jetzt mit der Penda irgendwie auch erzählt. Und das ist wirklich ein interessanter Podcast, und da würde ich mal sagen, hört mal rein. Also wir sind jetzt im deutschsprachigen Raum zumindest schon mal zu dritt. Also neben dem ESC-Schnack und uns gibt es jetzt eben halt auch den Podcast Merci Cherie. So, was war sonst noch wichtig? Was fällt euch noch ein aus dem ESC-Land? Was ist da noch redenswert? Viel passiert, ne? Viel passiert, also schwierig. Hast du noch was? Ich sag mal, was diesen ESC aktuell für mich so ein bisschen ausmacht, ist, dass die großen Favoriten gefühlt in den meisten Vorentscheiden nicht gewonnen haben. Ja, fand ich stimmt. Sehr interessant. Also jetzt, bestes Beispiel ist ja für uns nun mal Deutschland. Aber da gibt es ja auch jetzt haufenweise andere Beispiele. Victoria war ja in Schweden beispielsweise in der Fanbubble eine mit Favoriten, die ja dann leider sowohl von der Jury als auch vom Televote her ziemlich schlecht abgeschnitten hat. Ich weiß gar nicht, wen hatten wir denn noch? Bei Norwegen hat es ja tatsächlich dann doch geklappt. Aber Spanien beispielsweise war ja auch eine andere Kandidatin, die Mitfavoritin. Ich weiß ihren Namen tatsächlich gar nicht mehr. Aber sie hatte sich ja auch geäußert, dass sie eigentlich nicht unbedingt zum ESC fahren möchte. Von daher bin ich auch ganz froh, dass sie da doch nicht gewonnen hat. Rumänien war ja auch sehr umstritten, vor allem auch mit dem Viviblox-Skandal in Anführungszeichen, die ja in ihren React, also wo Deben und William als Jurymitglieder beim rumänischen Vorentscheid vorher in Reaction-Videos ja doch unterschiedlich abgestimmt haben. Ebenso Tschechien beispielsweise, die, ich weiß ihren Namen tatsächlich auch nicht mehr, die ja so ein bisschen Lana Del Rey-Vibes hatte, wo ich persönlich zumindest den jetzigen Kandidaten so gar nicht auf dem Schirm hatte. Lake Malawi? Ich fand, da waren. Bitte? Lake Malawi, meinst du? Ja, richtig, genau. Und, mag ich mega toll. Für mich der größte Schock, Australien. Ich war Team Electric Fields, aber mit großem Abstand. und ich hätte es gewonnen, wäre es, glaube ich, tatsächlich immer noch einer meiner Mitfavoriten. Ich liebe diesen Song. Ja, das hat den ESC für mich so ein bisschen ausgemacht. Ich will nicht sagen, dass er schlecht ist. Es gibt Gott sei Dank mittlerweile doch relativ viele gute Lieder. Trotz des mäßigen Starts meiner Meinung nach, aber mit den vielen Favoriten aus den Vorentscheiden hätte er wesentlich besser sein können noch. Ja, oder ich denke zum Beispiel auch mit Frankreich, mit Simone, ne? Also die war ja irgendwie genau. Halt auch noch, das wäre tatsächlich wirklich eine wirkliche Ballade irgendwie gewesen, die wirklich auch, glaube ich, die Leute auch berührt hätte. Mhm. Also das war, also da waren, da gebe ich dir recht, da gibt's dieses Jahr eine ganze Reihe, also ich nehme es halt auch so wahr, in den letzten Jahren waren es immer doch bei den meisten Vorentscheiden, ach ja, das wird der und der wurde es dann auch. Also ja. Das ist vielleicht auch schon so ein Hinweis, dass die Zuschauer vielleicht auch nicht mehr so ganz das wollen, wie sich die Fernsehmacher das irgendwie vorstellen. Mhm. Was es natürlich andererseits auch wieder interessant macht. Also das lässt natürlich, und ich glaube, das ist auch tatsächlich so ein bisschen so typisch irgendwie, wenn sich so der Jahrgang so langsam aufbaut. Am Anfang denkt man immer so, oh Gott, das wird ja ein ganz schlimmer Jahrgang. Ja, und jedes Jahr aufs Neue, das und stimmt. Es verteilt sich aber auch wirklich dieses Jahr wieder so hervorragend. Und im Gegensatz zu so vor vielen Jahren, wo man dann eigentlich schon, ja jetzt auch im März schon wusste, ach ja, das wird der oder die, ist das halt so die letzten Jahre wirklich ein sehr, sehr weites Feld und was ja eigentlich auch für die Auswahl des ESC ja auch spricht. Da können wir mal gespannt sein, ne? Also Conchita hatte man ja tatsächlich auch erst in der Eurovisionswoche dann wirklich richtig auf dem Schirm. Davor war das ja auch eher so, mal gucken, wer da wohl gewinnt. Mhm. Ne? Auf jeden Fall. Ja, es wird auf jeden Fall sehr interessant werden dieses Jahr. Definitiv ein spannender Contest. Es gibt keinen Favoriten, also für mich jetzt, also keine großen, es gibt mehrere gute Lieder und es wird sehr, sehr spannend, wie die Punktevergabe wird. Das wird, glaube ich, einer der spannendsten Contests seit langem. Ja, vor allem, wenn man, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber ich habe jetzt gerade die letzten Tage die Wetten sehr, sehr verfolgt und Wetten sind auch diskutabel, ob man das jetzt gut findet oder nicht, dass es diese Wetten gibt, beziehungsweise ob die oft recht haben oder nicht. Aber ohne viel vorwegzunehmen, der russische Kandidat Sergej war ja eigentlich der Hauptfavorit. Jetzt wurde sein Song ja bekannt gegeben, jetzt ist er tatsächlich direkt auf den zweiten Platz gerutscht. Holland ist ja jetzt sehr überraschend tatsächlich gekommen, der ja aktuell an der Spitze ist. Malta wurde jetzt veröffentlicht, die jetzt sofort in die Top 10 gekommen ist. Den Song habe ich mir aber tatsächlich auch noch nicht angehört bis gerade. Da bin ich auch noch sehr gespannt. Also da ändert sich aktuell sehr, sehr viel in den Wetten und deswegen glaube ich, wie gesagt, auch nicht, dass es so eindeutig wird dieses Jahr. Also wenn man jetzt im Moment die aktuellen Wetten, irgendwie habe ich jetzt gerade mal aufgerufen, wir haben vorhin gerade über Portugal gesprochen, der ist auf Platz 10. Eben, das ist genau das, was ich bei Portugal meine. So, das ja. ist, wenn diese 5%, die diesen Song nochmal lieben, für ihn anrufen, dann hat er wahrscheinlich mehr Chancen als viele andere Länder. Und Hattari auf Platz 7. Richtig, also, das spricht auch wieder dafür, ja, genau. Das ist schon, also es ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, aber es ist immer so ein Anhaltspunkt. Es gab ja mal vor vielen Jahren, das gibt es glaube ich gar nicht mehr, von Google gab es ja auch mal so ein Ranking. Stimmt, die haben ja, da ja, irgendwie ja. so eine, die haben da irgendwie so einen Algorithmus laufen lassen, irgendwie je nachdem, wie die wohl in anderen Ländern, wie ein Land in anderen Ländern irgendwie bewertet wurde und daraufhin wurde dann Ranking und da spielte, glaube ich, Lena und dann, ich glaube, die aus Aserbaidschan, die Drip Drop irgendwie, die haben sich das, glaube ich, immer dann abgewechselt. Und das war schon sehr, das haben sie aber irgendwann wieder eingestellt. Ich glaube, schon nach dem zweiten Jahr oder so wurde das dann nicht mehr gemacht. Das war eigentlich auch immer, das fand ich auch immer ganz interessant. Naja, muss man sich halt dann mit den Wetten irgendwie halt begnügen. Und, richtig. Ja, und Lazarev hat sich halt, wie gesagt, auf der 2 auch gehalten. Ne? Sonst, als der Song noch nicht bekannt war, war er dann schon Sieger. Aber das das kann jetzt auch, ne? Ich finde es halt generell immer so ein bisschen fragwürdig, nur weil der Kandidat bekannt gegeben wurde, jetzt dann direkt darauf zu wetten, dass er auch den ESC gewinnt, egal wen es betrifft. Ich finde es grundsätzlich schwachsinnig, weil der Song immer noch enttäuschend sein kann. Wir hatten jetzt in den letzten 10 Jahren oft genug Beispiele, sowohl positive als auch negative, dass ein Comeback eben gut oder schlecht sein kann. Deswegen, und gerade die Wetten sind auch generell ja sehr mit Vorsicht zu genießen. 2015 war ja, glaube ich, Estland, Goodbye to Yesterday, sehr lange Favorit auf der 1. Ja. Ich glaube, die Jamala 2016 war auch nicht auf dem ersten Platz. Da bin ich mir, ich glaube, da war es auch Russland, bin ich mir ziemlich sicher. Mhm. Und ja, vorletztes Jahr hat es ja auch lange gedauert, bis dann der Salvador sich doch durchgesetzt hat in den Wetten. Also ich sag mal, von daher sind die Wetten da immer sehr mit Vorsicht zu genießen und die können eine Tendenz bieten, aber im Endeffekt kann es komplett anders kommen. Also die Wetten sind absolut kein Verlass darauf, wie wir abschneiden. Ich sag mal, Levina war 2017 teilweise auf Platz 17 vorm Finale und ist dann halt doch Vorletzte geworden. Also ja, unsere schlechten Zeiten, die hoffentlich mal irgendwann vorbei sind, hoffen wir mal. Irgendwann wird es betrunken. Andererseits kann man natürlich auch nicht immer gewinnen. Ne? Das ist natürlich auch das ist natürlich auch immer so ein bisschen so typisch deutsch. Wir denken ja immer, wir müssen ja eigentlich immer gewinnen, sonst ist das ja nix und das wollen ja andere 40 Länder wollen das ja auch. Also und da schläft die Konkurrenz ja auch nicht, ne? Das ist richtig. Halt dann, und wenn die relativ reich sind, dann holen sie sich dann internationale Komponisten, die das dann irgendwie für sie richten, so wie das ja auch dann oft so in Aserbaidschan oder so irgendwie halt ist. Und da muss man eben halt dann auch immer schon einen Schritt weiter denken. Also dafür ist es ja auch ein spannender Wettbewerb. Ne? Ja, wobei allerdings, ich das ja tatsächlich ziemlich traurig finde, dass beispielsweise viele schwedische Komponisten eingeladen werden. Also ich sag mal, für mich macht es den Contest nun mal auch eigentlich aus, dass ein Land halt das schickt, was aus dem Land kommt, was den Leuten aus dem Land gefällt und dementsprechend finde ich zum einen diese Wendung hin, was ja aber ja schon lange der Fall ist, dass größtenteils schwedische Komponisten genommen werden oder auch viele aus Amerika, aber halt auch, dass viele Vorentscheide mittlerweile so eine internationale Jury haben. Ich finde, es ergibt schon Sinn, dass sie da sind, dass sie direkt auch schauen wollen, wie kommt das Land eventuell wie kommt der Song eventuell im Ausland an. Aber an sich macht es für mich den Charakter vom ESC teilweise auch so ein bisschen kaputt, dass es im Endeffekt viele kleine ESCs mittlerweile sind, als dass es wirkliche Vorentscheide sind, einfach weil direkt international geguckt wird, wie das da ankommen könnte und so weiter. Das finde ich sehr schade eigentlich. Auch wenn es natürlich zu trotzdem guten Ergebnissen geführt hat. So, also das will ich gar nicht bestreiten. So, es ist ja nichts Schlechtes, dass die internationale Jury beispielsweise auch letztes Jahr da war, die ja auch für Michael Schulte gestimmt haben. Aber ich sag mal, an sich macht es einfach für mich so den Charakter von einem Vorentscheid so ein bisschen kaputt, dass sehr viel direkt auch international geschaut wird. Naja, man will wahrscheinlich so ein bisschen dieses internationale Voting dann so etwas vorwegnehmen, dass man eben nicht so ganz so in seinem eigenen Saft schmort, obwohl um einen herum vielleicht ein ganz anderer Geschmack irgendwie halt ist. Und das möchte man dann so ein bisschen damit optimieren halt. Ne? Aber ich kann das schon verstehen, dass man dann auch so ein bisschen so seine landestypischen Eigenheiten da vielleicht auch ein bisschen mit einbringen will. Und Das ist natürlich dann durch den, ja, durch die Verschwedisierung dann mal vielleicht dann auch ein bisschen schwieriger dann. Ne? Wobei ich trotzdem froh bin, dass dann so vermeintlich kulturelle Sachen wie Vox Club doch nicht zum ESC geschickt wurden. Also ich finde es schon interessant, wie Vox Club abgeschnitten hätte, aber ich bin froh, dass wir sie nicht geschickt haben. So, also von daher, die Jury ist umstritten, aber sie macht trotzdem auch oft gute Jobs. Ja, das ist ja natürlich auch immer so, wie es einem gerade gefällt. Also als es mal eine Zeit lang nur das Televoting gab und angeblich sich die osteuropäischen Länder angeblich gegenseitig die Punkte gegeben haben, da wollte man das ja nicht mehr und hat dieses Korrektiv der Jurys irgendwie eingeführt, um sozusagen auch so einen musikalischen Sachverstand damit reinzubringen. Und jetzt sind dann teilweise manchmal die Entscheidungen auch nicht so ganz, wie sich das mancher vorstellt. Und dann sagt man auf einmal wieder, ja, die Jurys sind dann irgendwie nicht gut oder wie auch immer. Sind dann in dem Jahr die Regeln und dann muss man das auch irgendwie ein bisschen akzeptieren. Das kann man dann sicherlich im nächsten Jahr ändern, aber jetzt dann erstmal ist es dann so mit dem 50-50-Voting und das muss man dann so hinnehmen. Ne? Was ich halt ganz witzig finde, Italien war ja jetzt sehr oft mit Favorit, egal ob das jetzt letztes Jahr war. War das ja, ja, stimmt, sehr oft. Letztes Jahr? Sehr oft waren sie. Ich mein, ja, letztes Jahr auch nicht so, ja, aber ja. Ja, worauf ich hinaus will, 2015 beispielsweise waren sie ja ganz stark dabei, genauso wie 2017, wo sie ja eigentlich mehr oder weniger kurz davor waren zu gewinnen. So, und die machen sich aber nichts draus, wenn sie nicht gewinnen. Und wenn dann beispielsweise Russland von 2016 auch wie Italien 2015 Erster im Televote wird und dann aber wegen der Jurys nicht gewinnt, finde ich es dann halt auch ein bisschen unnötig, direkt so einen Aufstand zu machen, dass das komplette System geändert werden muss. Also ich finde, da kann sich beispielsweise Russland so eine Scheibe von Italien abschneiden. So, ich finde es gut, dass es die Jurys gibt. Das System kann man finden, wie man will. Ich finde die Neuerung von 2016, dass es getrennt bekannt gegeben wird, auf jeden Fall eine sehr gute Neuerung. Ja, ist ja, für die, ist ja für die Spannung einfach auch viel besser, ne? Eben, also richtig. Man hat in den vorangegangenen ESCs dann schon immer bei der Hälfte dann der Länder schon gewusst, ach ja, das wird jetzt der, weil man konnte das einfach hochrechnen und wusste dann irgendwie, bei Conchita war es ja auch sehr früh klar und dann ist es natürlich irgendwie ein bisschen langweilig und man hat da so ein bisschen diese Spannung da mit reingebracht und das fließt ja auch in viele Vorentscheide. Das hat man ja auch tatsächlich da auch so übernommen mit diesem kumulierten Stimmen und das ist natürlich, aber ich denke halt auch, also man legt sich dann fest auf dieses Regularium und dann muss man das einfach auch mal dann durchstehen und muss es dann einfach auch gucken, wie es dann geht. Ne? Ja. Genau. Und was haben wir noch, Sascha? Wir haben nur noch, glaube ich, ein paar kleinere kurze Kommentare. Ja, genau, denn seit einiger Zeit bekommen wir sehr gute und sehr vielzählige Kommentare auf unserer Seite escgreenroom.de. Unter anderem von Dr. Sanremo, Carl-Louis, Quietschboy und natürlich wieder von Tobis, der uns ja auch schon eine ganze Reihe schon immer die Stange hält. Wir wollen das heute mal nicht einzeln vorlesen. Auf dem Beitrag vom ESC Greenroom 25. Das ist nochmal der Beitrag zum deutschen Vorentscheid. Da könnt ihr die Kommentare nochmal nachlesen. Und wir werden mittlerweile auch insbesondere bei Twitter sehr gut mit wohlwollenden Beiträgen, mit Faves und mit Retweets verfolgt, sage ich jetzt mal. Und wollen wir da jetzt auch mal ganz gerne uns namentlich auch bei einigen schon mal bedanken, die da auch uns die Treue halten. Nicolas Vegas, dem Podcast Frankfurter Kranz. Das ist ein Podcast, der so die Royals und die Celebrities irgendwie behandelt. Michael Nauset, White Cloud, Kieles Calling vom ESC Schnack. Dann Marco Zapf, Sonja Riegel, Leitung 296, der Eurovision Wolf, M. Helmtrud, Mark BST, BTSV und. Also vielen Dank, ihr seid irgendwie ganz große Klasse und schreibt auch gerne auch dieses Mal wieder unter den Beitrag zu diesem Podcast auch gerne wieder eure Kommentare. Auf jeden Fall, wir lesen sie und auch wir werden auch in den nächsten Folgen dann wieder den ein oder anderen Kommentar dazu auch erwähnen. Wie gesagt, auf www.escgreenroom.de, da findet ihr alles. Ihr findet auch von dieser Folge dann auch die Kontaktdaten von Julian, nämlich bei Instagram. Die haben wir da auch gleich hinterlegt und dann könnt ihr Julian dann auch bei Instagram dann auch folgen. Genau. Ja, das war's, hä? Vielen lieben Dank, so Julian, aus. Dass ja, du da kein warst. Problem. Danke, dass ihr mich da haben wolltet. Immer gerne mal wieder. und ich würde sagen, Sascha, wir sind am Ende, oder? Zumindest mit dieser Folge sind wir am Ende. Mit dieser Folge, nicht für immer, nicht für immer. Und wir wünschen euch viel, viel Spaß, egal wo ihr uns hört, auf dem Klo, im Bett, unterwegs, wo kann man uns noch hören? Also überall, ja, Tag überall. Und Nacht und mittags und auf dem Weg zur Arbeit. Ja, also wie gesagt, das ist ja wirklich sehr zeitsouverän möglich. Ihr könnt das uns immer dann hören, wo ihr wollt. Ja, und also wie gesagt, ich sage auch nochmal vielen Dank, lieber Julian. Du hast uns sehr interessante Einsichten auch gegeben, auch über deine Arbeit bei den Vivi-Blogs. Genau, gerne. Ja, und sagen wir jetzt noch einen schönen Tag, ne? Gute Nacht, schlaft gut, guten Morgen, wie auch immer. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.